Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles andere als das, was ich esse, unnormal wieder natürlich und krank ist und mich anekelt. Datensuppe, die erste in diesem Jahr. Die erste und einzige am ersten. Wir haben gar nicht den ersten, oder? Haben wir den ersten? Ja, ne? Ja, wir haben den ersten. Yay. Die Datensuppe kochen wir mit der Annika K. von. Da versagt die Stimme. Mit Annika K. von www.gulli.com. Hallo Annika. Hallo. Und die Datensuppe kochen wir mit dem Jakil von www.potsprech.blogspot.com. Hallo Jakil. Einen schönen guten Abend. Yay. So, da sind wir. Es war eine relativ spannende Woche von letzter Sendung bis jetzt, meiner Meinung nach. Wollen wir beim Manning Rerun einsteigen? Heute mal podcasten ohne dich ohne dass sich jemand selber vorstellen muss oder ohne. Ja, heute. Ja, ich bin das leid. Ich bin das leid. Weiß doch eh jetzt jeder. Ansonsten macht doch so ein Text-to-Speech Autobot. Hallo, das ist Riot Burns. Oh, irgendwie so geil. Den muss ich mir dann von wie heißt der? Na, jetzt komme ich nicht drauf. Ach, scheiße. Jetzt ist es auch nicht mehr lustig. ja, Top-Thema ist und bleibt weiterhin die Geschichte mit, ich nenne ihn immer Peter, aber er heißt Bradley Manning. Ja, ich suche gerade mal die Fragen raus, die wir letzte Woche zusammengetragen haben. Dann können wir damit vielleicht anfangen. Boah, ich muss dazu sagen, ich bin ziemlich erkältet. Ich hoffe, das geht heute. Aber wir versuchen es mal. Ja, das bis jetzt. Wir schonen ja auch deine Stimme. Wir sind ja Stimmschoner. Ja, das ist sehr rücksichtsvoll von euch. Sie ist einfach mal so. Welcher Tab ist das denn jetzt? Sie einfach mal so. Andere gehen mit Schulden ins neue Jahr und du halt mit einer Erkältung. Da ist die Erkältung doch wohl halb so schlimm. Ja, sowieso. Vor allem bin ich sie selbst schuld. Ich war ja böse über die Feiertage. Du warst böse über die Feiertage? Das möchte ich aber jetzt mal genau erläutert haben. Nee, ich lass euch raten. In der Zeit, wo Annika sucht, mache ich jetzt hier den Leak. Ich hab's gefunden, bloß er sagt mir, ich sollte jetzt reconnecten. Das heißt, ich muss das Ding vermutlich nochmal neu laden, sonst habe ich immer diese blöde Dialogbox davor. Ah, ist ja gut. Waiting for Piratenpad? Ah, irgendwie ist diese Technik nervig. Waiting for Piratenpad. Mhm. Pirate Gate. Er wartet immer noch. Vielleicht sollte jemand die Fragen vorlesen. Wenn es bei jemandem nicht gerade. Ah, ja, doch, jetzt lädt's gut. Dieses Osama-Pad. Osama-Pad. Bin Laden. Mann, das ist ein. Ich will Annika jetzt mal trollen-Pad. Gerade wenn ich glaube, dass es nicht mehr lädt, tut's das doch. So, was ist denn die erste Frage, die wir noch nicht beantwortet haben? Ich denke, die mit den Whistleblowing-Prozessen, die 6, oder? Lass mich schauen. Ja. Yep. Gut, da muss ich dazu sagen, dass das natürlich jetzt nicht so richtig mein Spezialgebiet ist. Ich denke mal, dass es das auf jeden Fall gegeben hat, wenn Leute firmeninterner geleakt haben. Aber so politisch ist das jetzt schwierig zu sagen. Wenn sich da jemand besser auskennt von euch. Ich habe mich jetzt speziell halt sehr viel mit WikiLeaks befasst und mit den Plattformen, die später kamen. Und da ist entsprechend halt außer Manning, falls er den wirklichen Informant ist, halt noch niemand erwischt worden. Und dementsprechend gab es da noch keine Prozesse. Ich weiß es nicht genau, das müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Also ich kann mich an keine deutschen Whistleblower-Prozesse erinnern, die jetzt nicht Firmen oder ähnliches bezogen waren. Also Betriebsspionage, Industriespionage oder ähnliches. Ansonsten kann ich mich da jetzt an keine Vaterlandsverrat oder ähnliches erinnern. Das ist mehr im Wirtschaftsbereich, wenn dann vorgekommen. Yep. Im Lobbyistenkreisen könnte man es auch nennen. Ja, wobei das natürlich wieder sehr politisch wäre mit dem Lobbyismus. Aber das ist ein Thema für ein andermal, denke ich. Das wollte ich einfach mal so. Ich wollte ein bisschen politisieren heute auch. Ja, das begrüße ich. Das wird dann bestimmt interessant. Also, ich nehme jetzt erstmal eine Paracetamol. Das Zeug wirkt bei mir so überhaupt gar nicht. Ist schon meine vierte. Du musst die rauchen. Na gut, die vierte wirkt vielleicht. Ich habe das im Sommer mal probiert. Ich habe ja voll... Mal seit 15 Jahren mal wieder was genommen. Und es hat gar nicht gewirkt. Dann bin ich in die Apotheke gegangen und habe mir was anderes gekauft. Ich habe ja vorhin groß getönt, dass ich keinen Kopf habe nach dem Saufgelage gestern. Aber das hat sich vor einer Stunde so ein bisschen geändert. Machen wir doch weiter im Pad. Ja. Die nächste Frage wäre, die 7, warum wird über solche Aktionen nicht mit Moral und Ähnlichem argumentiert? Immerhin ist es ja ein Kriegsverbrechen und die USA sind ja das Vorzeigeland der westlich-demokratischen moralischen Welt schlechthin. Ein bisschen hatten wir da ja schon letzte Woche drüber gesprochen, dass es entsprechend auch darauf ankommt, wer sich auf die Moral beruft. Ich denke, das ist auch ein Teil der Antwort zumindest. Es ist ja nun so, dass Leute wie Assange, die dieses Ganze propagieren, ja schon mit Moral argumentieren. Manning selber hat das ja auch getan, wenn man jetzt diesen Chatlogs mit Lamo glauben darf. Aber die US-Regierung hat natürlich in dem Fall nichts dabei zu gewinnen, das Ganze moralisch zu argumentieren. Beziehungsweise sie argumentieren moralisch natürlich gegen diese Sache, indem sie sagen, er hat einen Eid geschworen und er war verpflichtet, diese Sachen geheim zu halten. Und das wiegt halt schwerer als die Bedenken, die er bei diesen Videos und bei den anderen Daten gehabt hat. Aber moralisch jetzt auf die Frage des Whistleblowing einzugehen, davon haben sie ja nichts zu gewinnen. Das tun halt andere. Ja, der USA geht es dabei ja auch nicht um Moral, sondern um die Sachlage. Und da ist denen die Moral oder ähnliches total scheißegal. Das kommt drauf an. Ich denke, da gibt es beides. Es gibt einerseits Leute, die Opportunisten sind, beziehungsweise die halt, denen es um Macht geht. Es gibt aber auch bestimmt Leute, die diese Ansichten wirklich aus moralischen Gründen vertreten und die wirklich so patriotisch sind und so halt auch an diesen militärischen Ethos glauben und so, dass sie wirklich das verurteilen, was Manning gemacht hat, aus moralischen Gründen. Weil sie sagen, ein Soldat muss halt Befehle befolgen und er hat einen Eid geschworen oder weil ihnen halt die Sicherheit des Vaterlandes oder die nationale Sicherheit oder so wichtiger erscheint. Das darf man ja auch nicht verurteilen. Das ist einfach die Meinung dieser Leute. Ich kann die nicht teilen. Und ich finde sie auch sehr, sehr problematisch. Aber das, naja, muss man halt auch irgendwie respektieren. Also ich denke, es gibt auch solche Leute, wenn auch vermutlich weniger in der US-Regierung. Aber ich habe im Internet jetzt durchaus schon Kommentare von solchen Leuten gelesen. Und es ist ja, wie gesagt, eine legitime Meinung. Ja, okay, ja. Doch, das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Also es gibt sicher viele, die gegen Manning sind, halt aus Gründen wirklich des Machterhalts. Oder halt, weil es ihnen peinlich ist, dass diese kompromittierenden Dinge an die Öffentlichkeit gelangt sind. Wie gesagt, es gibt auch welche, die aus moralischen Gründen sich dieser Meinung anschließen. Sonst hätte diese ganze Sache nie so funktionieren können, wenn man nicht doch relativ viele Leute hätte, die dahinterstehen. Wie wir das in den letzten Wochen schon ein paar Mal angesprochen haben, gibt es ja in den USA auch sehr viele Leute, die sehr viel patriotischer sind, als man das hier so kennt. Und dementsprechend hat das halt doch einen gewissen Rückhalt auch in der Bevölkerung, würde ich sagen. Auch wenn natürlich es durchaus auch in den USA Leute gibt, die das verurteilen. Einer der Journalisten, die beim Manning-Prozess anwesend waren, wer war das? Ich glaube, Kevin Gostula war es, der Blogger von Firedog Lake. Der hat ja auch gesagt, dass das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieses Prozesses und auch eventuell die Sympathien für das, was Manning gemacht hat, im Ausland wesentlich größer sind als in den USA selbst. In den USA selbst interessiert es, glaube ich, die meisten gar nicht so sonderlich. Ja, das ist ja die Frage. Das ist ja, was heißt, die interessiert es nicht. Das Problem ist ja, dass die in den USA, wie wir ja letztes Mal auch festgehalten haben, überhaupt gar nicht informiert werden oder nicht richtig informiert werden. Weil die teilweise halt auch das, ja. Weil die ja die Presse, kann man da von Zensur sprechen oder ist das ein zu großes Wort jetzt gerade? Von Zensur würde ich nicht reden. Ich würde einfach von Beeinflussung und von Desinformation reden. Dann nennen wir es Filtern. Sag Desinformation oder Filtern ist auch in Ordnung. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die da einfach nicht so ganz, die werden da schon ein bisschen blöder gehalten in der Richtung. Vermutlich. Was haben wir sonst noch auf diesem schönen Pad? Ich rolle ja, das Pad. Wollte ich gerade gucken. Es sei denn, Jarkil möchte noch was zu dieser Sache sagen. Der hat jetzt noch gar nicht so... Nö, also ich höre da so wie letztes Mal mehr oder weniger zu, weil das, wie gesagt, nicht mein Themengebiet ist und ich da auch nicht viel rumgelesen habe. Da ist dieser Straight4Hack. wird erwähnt, ob wir darüber berichten können und ob Manning mittlerweile seine Mahlzeit bekommen hat. Bei diesem Hack wurde gefordert, dass er halt ein Festessen bekommt, sonst wurden kompromittierende Dokumente veröffentlicht. Wie letzte Woche auch, haben wir dazu noch nicht wirklich nähere Informationen, wobei es jetzt kürzlich einen Hack gab von Special Forces kommen. Das war ein Ausrüster für Militär und Streitkräfte halt und Polizeibehörden. Und da gab es dann halt auch so eine Art wieder Bekennerschreiben auf Pastebin von den beteiligten Aktivisten. Und die haben auch geschrieben, die sollten sich mal beeilen mit dieser Mahlzeit für Manning, sonst würden sie halt noch weitere kompromittierende Dokumente veröffentlichen. Aber mehr hat sich da noch nicht getan. Okay. So, die 10 hatten wir letzte Woche schon. 11 hatten wir letzte Woche schon. 12 ist noch ganz interessant. Wie definieren die USA Whistleblowing? Ab wann wird dies strafbar? Nun muss man dazu sagen, dass Whistleblowing auch wirklich ein relativ weit gefasster Begriff ist. Darunter versteht man einfach nur, dass jemand aus Gewissensgründen halt interne Informationen zugänglich macht, sei es den zuständigen Autoritäten, wenn es jetzt irgendwie um die Aufsichtsbehörden geht bei Wirtschaftskriminalität oder so, oder halt der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ab wann das strafbar wird, ist auch eine sehr schwierige Frage, da vieles natürlich auch im Recht Auslegungssache ist. Und es gibt da ja auch ganz viele unterschiedliche Paragraphen, die in Frage kommen könnten. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Beispielsweise dann im wirtschaftlichen Bereich könnte man halt wegen Verrat von Geschäftsgeheimnissen drankommen oder Sabotage, Geschäftsschädigung, keine Ahnung. Oder halt auch zivilrechtlich wegen dem Verdienstausfall oder der Geschäftsschädigung dann möglicherweise verklagt werden. Wenn es jetzt um öffentliche, also um staatliche Informationen geht, wie gesagt, dann käme auch Landesverrat oder Ähnliches in Frage. Also das ist sehr schwierig, ab wann das strafbar wird. Da müsste man eigentlich fast einen konkreten Fall haben, um das richtig beantworten zu können. Jupp. Ja, war eigentlich so das, was ich dazu sagen wollte. Also an Fragen sollte das eigentlich alles gewesen sein. Ja. Ich habe dich gerade überhaupt nicht gehört. Ich glaube, das liegt hier an mir. So an Fragen sollte das alles gewesen sein, glaube ich. Also die meisten hatten wir bei der letzten Sendung, letzten Sonntag. Nee, Moment, wir haben hier noch die 13 und 14. Ich wollte nur wissen, ob jemand zu der 12, also zu der Definition des Whistleblowing und der Strafbarkeit noch was sagen will, bevor ich weitermache. Nope. Okay, dann machen wir weiter mit der 13. Warum wird über Manning der Podcast gemacht? Welche Bedeutung hat Manning für uns, die Gesellschaft? Dazu wäre zu sagen, also den Podcast haben wir einerseits gemacht, weil halt dieser Prozess da ein sehr aktuelles Thema war und andererseits auch, weil das Thema ein bisschen zu kurz kam. Viele interessieren sich für WikiLeaks, zumindest zu dem Zeitpunkt war das so, wo diese Dokumente dann viel diskutiert wurden. Mittlerweile ist es natürlich etwas ruhiger, aber das Schicksal von Manning, der diese Sachen veröffentlicht haben soll, kommt dabei öfter ein bisschen zu kurz und da wollten wir halt ein bisschen entgegenwirken. Und davon abgesehen ist es auch sehr bezeichnend und sehr interessant, wie die USA halt wirklich mit allen Mitteln gegen ihn vorgehen und versuchen dann ihm ein Exempel zu statuieren. Halt wirklich für dieses Verbrechen, dass sie ihm unterstellen, er hätte sie mehr oder weniger blamiert, beziehungsweise halt ihre unmoralischen Handlungen aufgedeckt. Und das, wie gesagt, das sagt einiges aus über die dortige Führung, finde ich, und darüber, wie deren Prioritäten so sind. Und welche Bedeutung Manning für die Gesellschaft hat, ja, das können wir letztendlich nur selbst entscheiden. Ich kann nur für mich sprechen und ich finde es eigentlich sehr inspirierend, dass jemand mit diesen Motiven, wie sie halt in diesen Chatlogs rauskommen, dass er will, dass die Menschen informiert sind und dass er Verbrechen aufdecken will, statt sie zu vertuschen, dass jemand so ein Risiko eingeht, das finde ich schon ziemlich bewundernswert, muss ich sagen. Aber ob das letztendlich für die Gesellschaft irgendwelche Auswirkungen hat, dazu müssten die Leute auch bereit sein, darauf einzugehen. Ob das der Fall sein wird, kann ich noch nicht so sagen. Da müsste man noch ein bisschen länger das Ganze beobachten. Ja, ich glaube auch, dass sich erst am Ende zeigen wird, Gesellschaft ist ja auch ein ganz großes Wort in dem Zusammenhang, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er jetzt verurteilt wird, zu was auch immer, dass es dann mit Sicherheit später einen Einfluss haben wird. Und jetzt gerade nimmt es ja schon seinen gewissen dezenten Einfluss, dass, ich meine, Einfluss ist ja, wir sprechen darüber. Das ist ja auch Einfluss. Natürlich. Und ich glaube, dass das beeinflusst die Sache schon. Und in letzter Konsequenz, wie es Gesellschaft beeinflussen wird, komplett, das werden wir dann wohl beim Urteil erleben. Oder während des Verfahrens, wer weiß, was da noch kommt. Oder erst noch später, ja, ja. Vielleicht muss man auch erst ein bisschen Abstand haben, um das wirklich sagen zu können. Das gibt es ja auch manchmal. Ja. Gut. Ja, und letzte Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Manning, Militär und einem Journalisten, der die Infos veröffentlicht? Nicht nur wegen Gericht oder Militärgericht, sondern auch mit Strafe etc. Ja, den Unterschied gibt es. Und dieser Unterschied ist auch sehr, sehr wichtig. In den USA wurde noch nie ein Journalist unter dem Espionage Act verurteilt. Das wurde immer, es war immer so, also Journalisten wurden teilweise dann befragt oder so, das ja. Und denen wurde teilweise das Leben nicht so ganz leicht gemacht. Aber wirklich vor Gericht gestellt und verurteilt ist niemand worden, der diese Infos nur von einem Informanten bekommen und veröffentlicht hat. Dazu stand in den USA die Pressefreiheit dann doch immer zu weit oben. Was auch der Grund ist, warum jetzt gegen WikiLeaks, diese beziehungsweise gegen Julian Assange, diese interessante Verschwörungsklage gemacht werden soll. Man will ja, versucht ja mit aller Macht nachzuweisen, dass es zwischen Assange und Manning Absprachen gab und dass Assange Manning geholfen hat und vielleicht sogar Informationen von ihm angefordert oder abgefragt hat, weil man dann halt sagen könnte, die beiden haben sich verschworen, diese Informationen zu stehlen, und dann wäre nämlich Assange nicht nur ein Journalist und dann könnte man ihn anklagen. Sie trauen sich halt nicht an ihn ran, solange er wirklich nur eine journalistische Tätigkeit gemacht hat. Das sind natürlich alles Haarspaltereien, aber wie gesagt, der Unterschied ist grundsätzlich schon vorhanden. So jemand, der wirklich nur als Journalist gehandelt hat, das ist ein ganz großes Tabu, den dann wegen dieser Veröffentlichung der Geheimdokumente wirklich zur Rechenschaft zu ziehen. Mir gibt auch keinen Fall, wo die... Unter dem Espionage Act ein Journalist angeklagt wurde. Ja. In der ganzen Geschichte dieses Gesetzes, was immerhin schon seit 1917 existiert, ist das nie gemacht worden. Das Einzige, was man da gemacht hat nach dem 11. September... hat man doch meines Wissens nach Journalisten, die arabischer Herkunft waren, des Landes verwiesen. Ja, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist ja so eine kleine Nachschauaufgabe für den Chat, weil ich jetzt gerade hier nicht durchrecherchieren will. Aber ich habe das so im Hinterkopf, dass das so gewesen sein soll. Ja gut, aber das war dann vielleicht eher, weil man befürchtet hat, die würden Propaganda verbreiten oder so. Um die Veröffentlichung von Geheimdokumenten ging es da vermutlich weniger, oder? Nee, außerdem sind die ja auch nicht verurteilt worden. Nein, natürlich nicht. Aber da wollte ich jetzt nur sagen, dass die... Das ist halt ein großer Unterschied. Also der eigentliche Informant, der die Dokumente dann halt an sich gebracht hat oder dem sie anvertraut wurden und der sie veröffentlicht hat, Entschuldigung, der lebt halt immer sehr gefährlich, aber wie gesagt, der Journalist selber, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Journalisten dann abgehört werden, dass sie vielleicht mal von der Polizei befragt werden oder dass sie bespitzelt werden oder solche Dinge. Also man muss sich das nicht zu einfach vorstellen. Aber jetzt wirklich, wie gesagt, verurteilen und wegsperren können sie die nicht. Zumindest wäre das halt ein sehr großer Tabubruch und würde halt entsprechend auch viel mehr Leute auf diese Sache aufmerksam machen, deswegen trauen sie sich nicht. Jupp. Ja, ich glaube, die Hörerfragen haben wir durch, oder? Und die jetzt im Pad standen, ja. Jupp. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die abgelaufene Woche jetzt, was es da so an Neuigkeiten gab oder gibt. Die abgelaufene Woche. Ja, die abgelaufene vergangene Woche. Was gibt es zum Manning aus der abgelaufenen Woche? Warte mal, wir haben hier noch ein paar Sachen. Ja, in der abgelaufenen Woche ist eigentlich gar nichts passiert, weil also der Richter wühlt sich da wohl noch durch seine Beweise und überlegt, ob er da endlich zu einem Schluss kommt, beziehungsweise bis zum 16. Januar zu einem Schluss kommt, ob Manning nun vor Gericht gestellt werden soll. Und ansonsten, ja, Manning saß im Knast und viel mehr ist nicht passiert. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen aus dem Chat, über die wir reden konnten. Sind das denn richtige Beweise oder sind das mehr Indizien, dass das mehr so ein Indizienprozess ist? Ja, also die Sachen sind schon ziemlich gut, die Anklage da präsentiert hat. Diese ganzen forensischen Erkenntnisse und so, über die wir letzte Woche gesprochen haben, die sind schon nicht schlecht. Aber ich denke, ein letztgültiger Beweis ist es tatsächlich noch nicht, weil natürlich auch sowas immer manipuliert worden sein kann. Ja, richtig. Wobei viele vermuten, dass es halt irgendwie dann auf irgendwie so ein Plea-Deal rauslaufen wird, also auf eine Einigung, dass Manning jetzt irgendwas zugibt und dafür eine mildere Strafe bekommt oder so. Das vermuten im Moment viele Beobachter. Ich kann da nicht viel zu sagen. So gut kenne ich mich jetzt mit US-Recht und US-Militärrecht jetzt auch nicht aus. Aber es glauben im Moment viele, dass das nicht unwahrscheinlich ist. Hm. Was hat der Chat denn so Schönes hier? Ja, da wollte ich jetzt drauf eingehen. Also hier vom Shadow736 die Frage. Obama wollte doch ursprünglich Whistleblowing unterstützen, oder? Das stimmt tatsächlich. Er hat auch tatsächlich Gesetze veröffentlicht, die Whistleblower, die Firmen, also Missstände in Unternehmen aufdecken, stärken. Aber mit Whistleblowern, die halt seinen eigenen Staat oder seine Regierung gefährden, ist er halt sehr, sehr nicht so tolerant, sag ich mal. Er hat ja angekündigt, er würde die transparenteste Regierung in der Geschichte fördern, auf die Beine stellen. Außer Whistleblowing zu fördern und halt auch tatsächlich sehr viel transparent machen, was seine Regierung entscheidet und was da passiert. Und letztendlich ist keiner wirklich so krass gegen Whistleblower und gegen entsprechend auch gegen Plattformen wie WikiLeaks vorgegangen, wie die Obama-Regierung. Er hat ja schon mehrere Whistleblower dann auch verfolgt und vor Gericht gestellt, die allerdings nicht alle verurteilt worden sind. Und das war schon... Also ich würde sagen, Wahlversprechen und nichts davon gehalten. Ja, er hat auch erzählt, er schafft Guantanamo ab, also von daher... Ja, er hat sogar gesagt, das macht er im ersten Jahr seiner Amtszeit und das ist immer noch offen. Ja. Und Obama hat zu Neujahr, wo es auch keiner so richtig mitbekommen hat, auch noch den NDAA für 2000, also den National Defense Authorization Act, glaube ich. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, wofür es ganz genau steht. Das müsste der Chat bitte mal nachgucken. Jedenfalls hat er dieses Gesetz unterzeichnet. Es ist so ein Budgetpaket und Gesetzespaket und da steht halt unter anderem auch drin, dass bei Terrorverdacht halt Menschen, US-Bürger und natürlich Bürger anderer Länder sowieso unbegrenzt festgehalten werden können. Man muss nur eine kurze militärische Anhörung machen, keinen richtigen Prozess und dann kann man die quasi unbegrenzt wegsperren. Und das ist halt, abgesehen davon, dass man neue Leute dann auch festsetzen könnte, ist es auch ein Freibrief, Guantanamo quasi unbegrenzt offen zu lassen, weil es damit legalisiert wird. Hm. Ja, der ist schon, Herr Obama, das ist schon, er ist ein cooler Typ. Dann gucke ich mal, ob hier noch weitere Fragen im Chat sind. Ja, das ist so ein unglaublich verlogener Typ. Ja, über Guantanamo haben wir ja schon geredet. Ja, neben NDAA ist ja noch SOPA, also Stop Online Piracy Act und Protect IP Act oder irgendwie so, PIPA. Da sind jetzt viele neue Dinge unterzeichnet worden. Wir haben ja zuletzt in dem Podsprech-Podcast, um nochmal darauf zurückzulinken, kann sich jeder anhören, podsprech.blogspot.com. Da habe ich dann mit dem Brain und mit dem The Free von Anonews AOT darüber geredet. Und da haben wir noch die Homo Caniola dazu geholt, die ziemlich viel Fakten und so weiter mit eingebracht hat zum Thema SOPA. Da haben wir auch ein bisschen über NDAA geredet, war aber mehr nur so angeschnitten. Also wenn ich das anhören möchte. Die hattet ihr im Podcast, das ist cool. Wir chatten relativ viel. Die hat schon was drauf. Ja, die hat auch ziemlich viel dazu beigetragen. Die wurde halt als geheimer Gast reingeholt und hat auch dann Gas gegeben. War schon gut. Ja, die hat auch zu WikiLeaks und so auch richtig Ahnung. Die hätten wir eigentlich auch noch letzte Woche zum Podcast einladen können. Fällt mir gerade so auf. Aber gut. Das stimmt. Ja. Vom Chat keine Manning-Fragen? Nee. Nee. Nee. Tja, geben wir Manning einfach einen gewissen Haken und reichen ja, einfach nochmal. Die Demo. Genau, die Demo. Ja, du solltest bitte was zur Demo sagen, dann muss ich nicht so viel reden. Ja, am 21.01. diesen Jahres werden wir uns nach, also wer jetzt wir ist, das müssen wir nochmal off-air besprechen, aber also ich werde auf jeden Fall am 21.01. in Frankfurt sein, auf der Free Bradley Manning Demo. Und der Super-Admin wird auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dabei sein. Da gehe ich doch mal ganz stark von aus. Das Rieke Ross wird dabei sein. Und ich dachte, es war irgendwann im Februar. Nee, 21.01. Und da kann ich sowieso nicht. Oh, schade. Und der High Five LOL wird auch dabei sein. Und wir werden einen Livecast von dort machen. Wie wir das genauso machen, sind wir uns noch nicht so ganz, ganz sicher. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Irgendwie kriegen wir das auf die Kette. Jetzt könnte ich ja mal direkt Jakel fragen, bist du eigentlich da auch zufällig mit dabei, 21.01.? Nee, das sind zu viele Termine. Da kommt ja jetzt erstmal die Demo dann in Düsseldorf am 7.01., dann noch am 14. in Hamburg. Nee, das wird mir dann zu viel werden. Ist doch geil. Einmal die Woche eine Demo, komm schon. Nee. Komm schon, Berufsdemonstrant. Über die in Düsseldorf müssen wir uns nochmal unterhalten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall. Ja, also natürlich seid ihr alle herzlichst eingeladen zur Free Bradley Manning Demo am 21.01. in Frankfurt. Wir werden da noch ein paar Informationen für raus spreaden und werden dann mal schauen, wie wir uns da am allerbesten organisieren. Ziel ist auf jeden Fall, einen vierstelligen Bereich an Demonstranten dorthin zu bekommen. Das ist das Ziel. Ziel. Weil der YV Fight hatte mich gestern angesprochen und er hatte, glaube ich, irgendwas von Februar gesagt. Da meinte ich so, das muss ich mir da noch überlegen, ob ich da komme, weil irgendwie, wusste nicht, ob das so viel bringt, wenn ich da noch dann auch noch mitmache für einen Livecast. Aber am 21. Januar kann ich definitiv sowieso nicht. Scheiße. Tja. Ja, wir schauen einfach mal. Dementsprechend dann halt auch nicht per Skype, weil ich an dem Wochenende gar nicht da bin. Wir gucken mal, wie war das irgendwie sonst noch da. Das ist irgendwie ein doofer Termin. Ja, ich versuche den auch zu verschieben. Jedes andere Wochenende im Januar hättet ihr nehmen können. Nee, Moment, das davor hätte ich nur am Sonntag gekonnt. Dann bin ich am Samstag auch noch unterwegs. Aber gut. So, hätte jedenfalls bessere Termine gegeben. Ja. So. Aber die haben wir ja nicht organisiert. Das ist ja. Ja. Wir klinken uns da ja einfach nur in den Windschatten rein. Ja, klar. Nee, ist dann halt so. Ja. Ja. Wollen wir über ein Thema sprechen, was mich maßgeblich aufwühlt? Ja, gerne. Ich merke schon, dass es aus dir heraus... Ja, dann redest du mehr und dann muss ich nicht so viel. Das ist nicht schlecht. Also, ich glaube da... okay. Wenn der Admin sagt dann muss ich jetzt einmal, dann muss ich meinen Leak raushauen. Und zwar, es ist vollbracht in mühevoller Kleinarbeit und mit viel Liebe zum Detail steht jetzt das offizielle Möb-Möb-Forum bereit. Auf forum.möbmöb.org ist jetzt das Forum zu allen Podcasts mit allem, was man braucht und extra viel scharf. Und ja, natürlich möchten wir da auch alle ganz, ganz, ganz herzlich einladen und dem Rigoros auch noch danken, weil er hat nämlich hier Beta getestet die ganze Zeit noch im Hintergrund. Also wir sind jetzt, wir sind ready to spread und wir sind ready to whatever. We are ready to whatever. Nee, wirklich ganz toll. Ganz, ganz großartig. Und auch da wir das Special Admin hat wieder zugeschlagen. Ganz, ganz geile Sache. Also meldet euch an. Es wird super. Da können wir doch mal als kleines Dankeschön wegen dem Beta-Testing können wir doch mal hier ein bisschen Werbung für die Seminare machen, immer freitags. Mit Das Rigoros und High Five LOL. Einfach auf den Sendeplan auf mapmap.org gucken und die senden immer freitags. Ja, yep, um 21 Uhr zu einer eigentlich meine Hass-Uhrzeit, aber okay. Ja, gehen wir an ein Thema, was mich wirklich maßgeblich ärgert und total aufwühlt irgendwie. Die Operation Blitzkrieg. Das ist, für mich ist das wirklich, ich finde es nicht okay. Ich habe jetzt lange, lange drüber nachgedacht, warum ich es auch nicht okay finde und was ich da dann so unglaublich falsch finde. Wer garantiert denn bitte, dass diese Daten, die dort jetzt geleakt werden, dass die wirklich echt sind, erstens? Und die zweite große Kritik, wer sichert denn, dass die Daten, die dort geleakt sind, in eine Hand fallen, wo die Leute einen vernünftigen Umgang mit wählen? Also mit derselben Begründung könntest du aber auch gegen WikiLeaks sein und Manning lebenslang wegsperren oder hinrichten wollen. Das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht konsequent. Nee, das sehe ich total differenziert. Nein. Weil das, was Manning geleakt hat, ja, ist nicht vergleichbar mit einer Flut von Personendaten, die überhaupt nicht annähernd verifiziert sind. Nicht ein Stück. Und die stehen da jetzt nun mal mit Vorname, Nachname, Wohnort und weiß der Geier noch was. Wer sagt denn jetzt bitte, dass da nicht irgendeiner... Du weißt schon, dass das Zeug nicht auf Nazi-Leaks jetzt geleakt wurde, sondern dass die das nur zusammentragen, oder? Ja, gut. Okay. Ja, okay. Das ist aber... Ja, auf jeden Fall verbreiten die es. Ich meine, das ist Ich wollte es ja auch nur gesagt haben. die verbreiten und sehr unkritisch, glaube ich, einfach. Also ich würde ja wirklich gerne mit dem Operations-Blitzkrieg-Menschen auf Twitter hätte ich ja sehr gerne gesprochen, nur das haben wir irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Mit dem würde ich mich ehrlich mal wirklich gerne unterhalten, wie er das moralisch für sich rechtfertigen kann. Das würde mich echt interessieren. Oder was sagt ihr? Sagt ihr, die Aktion ist unter moralischen Aspekten vertretbar? Es kommt immer drauf an. Ja, anonymous-mäßig laufen immer zu viele Operationen, womit man nicht immer einverstanden sein muss. Mich würde eher interessieren, ob bei der Operation halt komplett Linksradikale mitmachen, dass die halt nur gegen Nazis vorgehen. Ob das mehr so halt als anonymes instrumentalisiert wird, dass man halt so Antifa-mäßig solche Sachen machen kann, weil es gibt ja auch andere Organisationen, wo man Leaks oder irgendwas anderes zusammentragen kann. Also mir ist es eigentlich gleichgültig. Es ist halt nicht legit, wenn man jetzt weiß, da sind irgendwelche Leaks, auch wenn die jetzt schon ein paar Jahre alt sind. Zum Beispiel der Blood and Honor Leak, der ist ja von 2010, der da auf Nazi-Leaks zu finden ist. Man muss das für sich selbst entscheiden, ob die Sachen jetzt für einen legit sind, also halt diese Namen, Nachnamen, Vornamen und so weiter. Deswegen, also du weißt doch, wie das ist. Wir haben doch bei dem ersten Podcast auch über die Operation Forbid Cyborgs gesprochen, wo du mir ja halt das Argument geliefert hast, ich könnte ja auch mit einem grauen Sack im Laden reingehen und die Bücher mit einpacken. Das wäre genau das gleiche, als wenn ich jetzt die Seite DDoS'e. Jeder muss das immer für sich selbst entscheiden. Es gibt halt diese Operation, es wird immer mehr geben und nicht jede davon ist gut. Ja, nein, das ist keine Frage. Aber es geht mir ja explizit darum, dass Daten von Menschen dort verbreitet werden mit dem Aspekt, das sind Nazis. So, wer übernimmt jetzt dafür die Verantwortung, was mit diesen Menschen, die dann halt Nazis sind, nachweislich oder nicht, egal, auf jeden Fall diese Menschennamen, die da stehen, dass die besucht werden und denen zum Beispiel dann die Bude abgefackelt wird. Wer übernimmt dafür die moralische Konsequenz? Ganz einfach, diejenigen, die es machen. Ich meine, entweder du gehst davon aus, dass Menschen grundsätzlich nicht zugetraut werden kann, selber verantwortlich zu entscheiden und für ihre Taten Verantwortung zu übernehmen, oder du kannst nur diejenigen, die dafür verantwortlich machen, die diese Leute dann auch besuchen. Ganz einfach. Wenn du den Leuten Informationen anvertraust, dann musst du ihnen zutrauen, damit verantwortlich umzugehen. Oder du bist halt dagegen, ihnen Informationen anzuvertrauen, dann musst du sie halt dumm halten und ihnen sagen, was sie zu tun haben. Ganz einfach. Ja, gut. Ich will ihnen ja nicht sagen, was sie zu tun haben. Aber das ich ist finde, aber die logische Konsequenz. Entweder du traust den Leuten zu, dass sie mit Informationen verantwortlich umgehen oder halt nicht. Ja, das traue ich denen leider nicht zu. Ich traue ja, dem dann Großteil. Kannst du aber WikiLeaks oder ähnliche Sachen auch nicht befürworten. Denn ja, da sind auch Informationen bei, mit denen man Schaden anrichten kann. Ja, und vor allen Dingen der Polizeidaten-Leak von Anon Austria, da hättest du ja genauso sagen können, ja, wer garantiert mir das, ob das jetzt wirklich Polizisten sind, die Namen, die da stehen. Das hätten ja auch andere Leute sein können. Und es gibt ja auch genug Leute, die nicht nur auf Nazis irgendwie Hass schieben, sondern auch auf Polizisten. Und da hätte man ja auch irgendwelche Buden oder keine Ahnung was abfackeln können. Aber es ist ja zum Glück nichts passiert. Weil ich bin immer der Meinung, wenn man schon liegt, dann sollte man halt gerade bei bestimmten Leuten, auch wenn es Nazis sind, ich halte nichts von Nazis, gebe ich auch zu, weil das sind Leute, die für mich keine Meinung haben oder keine gute Meinung vertreten. Aber man sollte trotzdem solche Namen halt schwärzen, damit man halt solche Sachen wie Brandanschläge oder vielleicht sogar Morde, weil man stellt sich ja auf dieselbe Seite wie die Leute da aus der NPD, die mit, sprich jetzt Dönermorde und so weiter. Dann sag mir mal bitte, wann in den letzten Jahren so jemand umgebracht wurde in Deutschland. Es gibt viele Morde, die auch nicht in den Medien kommen. Du kannst nicht mal, also das, wenn Ausländer umgebracht werden, ist klar. Es kommt halt sofort in die Medien, gerade wenn es dann Leute von der NPD waren oder Ex-Leute von der NPD. Wenn jetzt irgendeine Glatze oder was weiß ich am Sterben ist, was natürlich auch vorkommt, muss man von ausgehen bei der hohen Anzahl an Bürgern in Deutschland. Es kommt nicht immer alles in den Medien. Also, wie gesagt, ich würde ja mal glatt behaupten, du kannst ja mal die Glatzen fragen, wie viel von den Leuten da schon umgekommen sind oder wie viel da schon von dem Krankenhaus lagen. Wer so massiv austeilt, muss auch viel einstecken, also solche Szenen. Naja, weißt du nicht. Also für mich ist das ein indirekter Aufruf dazu, da hinzufahren und den Leuten auf die Fresse zu hauen. Das ist für mich der indirekte Aufruf. Weil welchen Nutzen macht man sonst aus diesen Daten? Du outest sie und du kannst, das kann auch sozial geschehen, dass man diese Leute dann halt entsprechend, also dass man einfach mit denen da nichts mehr zu tun haben will oder so. Ja, aber das ist ein Pranger. Ja, natürlich. Also ich sag mal so, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Einerseits finde ich natürlich, man muss seine politische Meinung für sich behalten dürfen. Das gilt, so wenig mir das passt, auch für Nazis. Aber andererseits kann ich mich dieser Mitleid für arme Nazis Meinung nicht anschließen. Und andererseits kann ich auch nicht so tun, als fände ich es verwerflich, Leuten Informationen zukommen zu lassen. Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wirklich jetzt andauernd jemand kommt und dann die Nazis zusammenschlägt oder denen die Bude anzündet oder so. Das halte ich einfach für total übertrieben. Sowas machen, glaube ich, die meisten Linken, die das auch noch am ehesten dagegen vorgehen würden, dann auch wirklich nicht. Das ist nicht deren Art. Also ich sage es mal so, wir sind uns ja wohl alle da hoffentlich total im Klaren. Nazis sind Arschlöcher, das ist ja alles gar keine Frage. Ja, ja, richtig. Das steht überhaupt, ich will auch niemanden in Schutz nehmen. Ja, nur, wie du schon sagtest, Annika, jeder hat natürlich sein Recht auf eine, welche Meinung auch immer das leider ist, politisch, die halt geheim zu halten. Das ist auch, ich erkenne dabei einfach nur die Gefahr, dass das ein Pranger im Internet ist, wo jetzt Leute dran stehen, ob zu Recht oder zu Unrecht, das weiß man ja auch dabei noch nicht mal. Na gut, dass die Daten gefälscht sein können, das kannst du wirklich im kompletten Internet sagen. Ja, aber dabei geht es um halt reale Personendaten im Zweifel. Und das finde ich eben verwerflich. Das sind reale Personendaten in einem Sinn- und Satzzusammenhang, der sehr dubios ist und sehr problematisch. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich gegen Nazis jetzt vorgehen wollen würde. Das ist es einfach nicht. Ich bekomme gerade hier im Chat, dass die Nazis das Gleiche auch mit den Linken machen. Ja, das ist eine schöne Sache. Definitiv, ja. Die gehen sogar auf Demos und fotografieren diese Leute. Und die rufen dann wirklich zur Gewalt auf, im Gegensatz zu den Linken. Weiß ich, das ist auch nicht richtig. Aber man kann da jetzt ja nicht Gleiches wieder mit Gleichem vergelten. Auch das ist nicht die richtige Art und Weise, wie man da einen Diskurs irgendwie führt. Ja? Ich meine, mit Nazis kannst du nicht... dass man mit Nazis auch noch einen Diskurs führen muss. Na, sagen wir es mal so. Man muss sich, ich will nicht sagen, arrangieren. Das will ich auch nicht sagen. Aber das ist die falsche Methode. Das ist definitiv falsch. Das ist nicht richtig. Also wenn, dann würde ich sie einfach wegignorieren und dann aufklären. Ja eben, und das kannst du ja nur, wenn du weißt, dass es Nazis sind. Wenn du sagst, du willst nichts mit ihnen zu tun haben und ignorierst sie, dann musst du ja erstmal wissen, dass ein Nazi auch ein Nazi ist. Sonst kannst du ihn ja nicht ignorieren, weil er ein Nazi ist. Ja, aber das weiß ich doch dann, wenn... Ich habe doch da jetzt überhaupt gar keinen Bezug zu diesen Leuten. Das habe ich doch gar nicht. Wie ignoriere ich denn jetzt da, was weiß ich, Eva Schmidt aus was weiß ich welches Dorf? Du hast gesagt, du willst sie ignorieren. Ja, wenn ich sie sehe, wenn sie da sind, ignoriere ich sie. Ja, ja eben, ich lach und wenn sie aus. Jetzt weißt, dass halt jemand irgendwie auf der Party ein Nazi ist, dann redest du mit dem halt nicht oder so, wäre ja dann die logische Schlussfolgerung. Ja, richtig, aber dann, ich habe ja dann nicht das Personenverzeichnis, das gehe ich ja nicht durch und überprüfe das auf meine Freunde oder so. Das mache ich ja nicht. Ja, ich gehe jetzt da nicht rein. Könnte man theoretisch tun. Könnte man tun, aber das würde ich nie machen. Aber wenn ich eine Frage mal reinstreuen darf, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie dumm rüberkommt, was immer du auch für eine Arbeit machst, sagen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel, du bist irgendwo im Kunden, also im Verkauf tätig und hast Kundenkontakt. Wenn da jetzt einer reinkommt, wo du genau weißt, das ist ein Nazi oder du siehst ihn das schon an, es ist ja mittlerweile schwer, halt den Nazis anzusehen, dass sie Nazis sind. Also ich kenne das hier aus Dortmund, da haben wir hier heute bin ich ein bisschen benebelt. Wir haben ja auf jeden Fall in einem Stadtteil von Dortmund haben wir eine Nazi-Hochburg und da laufen die Nazis auch mit Hip-Hop-Klamotten rum, sodass man sie nicht als Nazis jetzt augenscheinlich identifizieren kann. Wenn du jetzt wüsstest, da kommt einer rein und der will von dir was kaufen und du bist jetzt irgendwie in der Kundenberatung oder so, würdest du ihn dann auch ignorieren oder würdest du dann deinen Job machen und dem was verkaufen? War das eine Frage für mich? Ja, das war eine Frage für dich, weil du gesagt hast, du würdest sie halt komplett wegignorieren. Und wenn du sagst komplett, dann würde ich jetzt auch persönlich davon ausgehen, dass du auch meinst, wenn du jetzt jobmäßig, sage ich mal, mit solchen Leuten zu tun haben müsstest. Also ich würde so sagen, wenn ich irgendwo irgendwelche Nazis sehe, ja, dann entweder lache ich, ja, oder ich ignoriere die halt komplett für ihre unglaubliche dumme Art und Weise und für die dumme Meinung, die die eben vertreten. Weil, was willst du machen? Diskutieren kannst du es mit denen nicht. Nein, leider nicht. So, du kannst, wenn ich jetzt weiß, dass irgendwo ein Nazi-Laden ist, dann kaufe ich da logischerweise halt nicht und kläre dann dadurch auf, dass ich sage, pass auf, der Laden so und so, vertreibt das und das und dementsprechend ist es halt ein Nazi-Laden. Ich würde da nicht kaufen und wenn du da kaufst, dann musst du halt sehr, sehr merkwürdig drauf sein, um das zu tun. So. Aber was anderes als die auslachen, und die irgendwie persönlich dazu durch diffamieren, dass man sie halt auslacht und ignoriert und denen überhaupt gar keine Bühne bietet. Ich glaube, das ist das Einzige, was du tun kannst. Ja, das ist das Einzige, was du tun kannst, ja. Und was ist mit den Leuten, die halt die Opfer von sowas dann werden? Die werden dann, das wird dann mit ignoriert, oder wie? Nein, das natürlich nicht. Das ist eine andere Baustelle, Annika. Das ist eine ganz andere. Es ist nicht, wenn du die Nazis ignorierst, dann unterstützt du deren Opfer entsprechend auch nicht. Ich bin jetzt auf den Namen gekommen, es ist Dortmund-Dorstfeld. Also wer mal die Nazi-Hochburg schlechthin sehen möchte, sollte einfach mal nach Dortmund-Dorstfeld fahren. Also sagen wir es mal so. Wenn das ist der völlig falsche Rückschluss. Nein, ist es nicht. Wenn du die Nazis ignorierst, dann können sie tun, was sie wollen, ganz einfach. Na, ich glaube, du verstehst das Ignorieren vielleicht falsch im falschen Zusammenhang. Ich reibe und stoße mich schon an denen irgendwo durch deren Anwesenheit. Aber ich biete ihnen doch keine Bühne. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel die Rechten demonstrieren, ja, dann bin ich echt am Überlegen, ob man nicht dazu aufrufen sollte, dass es überhaupt gar keiner wahrnimmt, wenn die demonstrieren. Ja, stell dir vor, es ist eine Rechten-Demo und keiner guckt zu. Ja, das ist es einfach. Dieses konsequente Ignorieren und überhaupt gar nicht die Bühne und Diskussionsfläche bieten. Das ist das, ja, was ich mir eigentlich wünsche. Die demonstrieren ja nicht nur. Das ist ja das Problem. Wenn sie nur demonstrieren würden, wären sie mir auch egal. Genauso wie diejenigen, die für vernünftige Sachen demonstrieren, der Regierung egal sind, wie man leider sagen muss. Es ist ja gar keine Frage, dass wenn die Dinge tun, wie Ausländer angreifen oder ähnliches, ja, oder auch von mir aus deutsche Mitbürger oder keine Ahnung wen, ja, das ist ja gar keine Frage, dass man das nicht ignorieren kann. Wenn in der Straßenbahn... Ja, aber wenn du sie vorher immer ignorierst, dann trauen sie sich sowas eher. Ja, aber das ist doch dann das Beste, was passieren kann. Das ist doch super, wenn sie sich dann noch Mut... Das dürfte derjenige, dem es passiert, dann nicht unbedingt befürworten. Also. Nein, aber wenn man sich dem direkt entgegenstellt und den sonst keine Bühne bietet und im passenden Moment dagegen einschreitet, also ist das eine gute Sache. Also ignorieren und dagegenstellen sind für mich zwei verschiedene Paar Dinge. Also, es sind zwei verschiedene Dinge. Ja, es sind zwei verschiedene Dinge. Es sind insbesondere zwei verschiedene Dinge, wenn du auf eine Art und Weise ignorierst, wenn du denen halt keine Bühne bieten willst und darfst und sollst, und auf der anderen Art und Weise, die dann halt nicht nur da ignorierst, sondern einschreitest, wenn es nötig ist. Ja, das ist es einfach. Man sollte dann einschreiten, wenn es halt wirklich nötig ist. Das sollte man tun. Dann einschreiten, wenn es nötig ist und auch nicht mehr. Nicht ein Stück mehr. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, da müssen wir uns einfach darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. Wir konstruieren mal kurz einen Fall, um zu zeigen, wo nicht ignoriert werden darf. Wenn irgendjemand in der Straßenbahn fährt und der wird von irgendeinem Arschloch da angepöbelt oder so, dann ist ganz klar, dass man das dann nicht ignoriert. Ja? Wenn aber irgendwelche zwei total degenerierten durch die Straße oder durch die Stadt rennen und dann dort irgendwie anfangen rumzuhitlern oder so. Ja, da stelle ich mich da nicht mehr gegen. Da sage ich dann, jo, und dann ist gut. Das ist es doch einfach. Man muss natürlich unterscheiden, ob das wirklich Nazis sind, die hinter dieser Ideologie stehen, ja, oder die so ob das aussehen, jetzt 14-Jährige sind, die glauben, dass sie halt damit provozieren können. Das hatten wir in der Schule natürlich auch. Noch keine Haare am Sack, aber Nazis. Weil sie halt geglaubt haben, dass es das Einzige ist, mit dem man die Lehrer provozieren kann. Keine Haare am Sack, aber schon ein Kamm in der Tasche, ne? Aber solche Leute würde ich vielleicht auch eher dann ignorieren. Aber das sind ja völlig andere Leute als die ich jetzt wirklich als Nazis bezeichnen würde, was nämlich diejenigen sind, die wirklich hinter der Ideologie stehen. Ja. War das vielleicht gerade hier, weil ich den Twitter gerade hier lese, da schreibt jemand, wo ist die Grenze, ab wann man eingreifen muss? Die Grenze, wo man eingreifen muss, ist ganz klar da, wo man mitbekommt, dass Menschen durch diese Arschlöcher maßgeblich geschädigt werden. Aber du würdest es nicht als Schädigung betrachten, wenn diesen Leuten permanent das Gefühl gegeben wird, dass sie nicht sicher sind, dass sie gehasst werden und dass sie hier nicht hingehören? Ja, das ist aber eine Sache, das sehe ich anders. Also ich glaube, mein türkischer Kollege würde das dann, da würde sie wahrscheinlich kaputt lachen dann. Ja? Also das würde ich jetzt mal behaupten, weil da ist noch eine andere Basis gefordert, weil er ist auch, ne, dementsprechend Türke, und er findet Nazis natürlich auch beschissen, aber das interessiert ihn überhaupt nicht, dass die ihn nicht hier haben wollen. Ja? Aber wenn jetzt keiner gegen Nazis was sagen würde, was ja so wäre, wenn man sie ignorieren würde, dann würde er vielleicht glauben, dass es akzeptiert wird und dass es eine stillschweigende Duldung oder Akzeptanz ist. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das ist, das ist, klar, nein, das, nein, nein, nein, nein. Das Wort ignorieren ist vielleicht, ich weiß nicht, wie naja, wenn du sagst, du willst sie ignorieren oder ihnen keine Bühne bieten, dann könnte das auch wirklich als stillschweigende Zuordnung interpretiert werden. Ja, vielleicht bin ich, na, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Normalerweise, wenn man nichts sagt, wird das als Zustimmung interpretiert, auch wenn man es gar nicht so meint. Die Erfahrung habe ich leider schon oft gemacht, weil ich auch nicht immer zu allem meine Meinung sage. Und dann wundert sich plötzlich jemand, dass ich es irgendwie dann total mies finde. Nur weil ich nichts dazu gesagt habe und dann alle denken, ich bin einverstanden. Ja, aber das ist dann ein anderes Problem. Also vielleicht ist das auch ein vielleicht sehe ich das anders, weil ich hier im anderen Soziotop unterwegs bin. Das könnte natürlich sein, weil bei mir ist das einfach so, dass wenn ich zu etwas nichts sage und es ignoriere, dann weiß eigentlich mein Umfeld, dass ich davon überhaupt nicht begeistert bin, um dass dann irgendwo Feierabend ist. Das weiß mein Umfeld. Ja, weil normalerweise äußere ich mich zu allem. Nur bei manchen Dingen äußere ich mich einfach dann nicht mehr. Und das ist insbesondere, also eigentlich äußere ich mich bei Nazis nur einfach nicht mehr. Also wenn das Thema irgendwo kommt, dann... Also wenn jetzt eine Gesellschaft zu so einem Thema nichts sagt, dann könnte man schon interpretieren, dass keiner damit ein Problem sieht und dass es alle okay finden, so wie es ist. Finde ich schon. Denn wenn was als Problem erkannt wird, dann wird normalerweise auch drüber geredet und wird was dazu gesagt, wie man das Problem vielleicht lösen könnte. Und wenn man nichts sagt, dann gehen alle davon aus, man sieht auch kein Problem und dann glauben diejenigen, die dieses Problem dann halt betrifft, die also in dem Fall halt diejenigen sind, die Nazis zum Opfer machen würden, also Ausländer oder Leute mit einer Behinderung oder was weiß ich was, oder halt Muslime, wenn du jetzt diese modernen Islamhasser, Salon-Nazis da nimmst, ist ja auch völlig egal, wer jetzt halt, jeder weiß, was für Gruppen das sind. Und diese Leute könnten dann leicht denken, dass sie halt völlig alleine stehen damit. Also meine Meinung ist, gerade in dieser rechten Szene, was Nazis angeht, da gibt es ja leider ziemlich viele Mitläufer, die es halt cool finden. Ich finde, man sollte halt so die kleinen Mitläufer ignorieren, damit die halt merken, dass die einfach nicht cool sind und dass sie auch vielleicht noch früh genug merken, dass es nichts bringt, dort irgendwie mit einzusteigen oder mitzumachen. Man sollte aber bei Leuten, wo man vielleicht weiß, das sind halt die Obernazis, da kann man natürlich auch mal gerne mit dem Finger drauf zeigen. Aber bitte nicht immer auf diese Leaking-Art, weil Adressen zu leaken, das kann halt auch nach hinten losgehen. Also was bringt es das, wenn jetzt irgendeinem, der halt rechtsradikal ist, die Bude abgefackelt wird, dann sollte man halt lieber wirklich aufklären. Also Aufklärung ist halt immer das A und O, ist halt meine Meinung. Dann sollte man halt wirklich über den aufklären, ohne dass da irgendwie was mit Gewalt ist. Also. Entschuldigung. Ich habe jetzt nochmal über das Ignorieren nachgedacht und meine das vielleicht dann doch ein wenig anders. Also, ich würde mehr aufklären, dass man vor denen überhaupt eigentlich gar keine Angst haben muss, weil wir in einer sehr zivil couragierten Gesellschaft leben. Ich glaube, das meinst du nicht ernst, oder? Das Erste, was die uns alleine beim Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein gesagt haben, war, dass wir selber was machen müssen oder die Leute ganz gezielt ansprechen müssen, sonst trauen sie sich nicht mal Erste-Hilfe zu leisten oder einen Krankenwagen zu rufen. Und dann glaubst du wirklich, dass die Leute dann gegen Nazis vorgehen, doch nicht im Ernst. Das ist das, wo ich ja hin will, Annika. Da will ich hin. Nicht, dass wir da sind, da will ich hin. Ich will zu einer Gesellschaft der Zivilcourage. Dass wir in einer Gesellschaft leben. Und das ist was anderes. Ich glaube, dass wir in einer sehr, doch, doch, doch. Also es ist nicht alles irgendwie schlecht. Wir leben schon in einer durchaus. Ich habe nicht gesagt, dass alles schlecht ist, aber die Behauptung, dass diese Gesellschaft sehr zivilcouragiert werde, halte ich für relativ sehr, sehr weit hergeholt. Ich kann nur von meinen Erkenntnissen dabei sprechen und ich habe mich noch nie. Nö, also ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn es irgendwo kritisch oder ähnliches war, dass ich keine Zivilcourage erlebt hätte oder so. Das habe ich immer gesehen und ich glaube, dass es alles auch gar nicht so schlecht ist. Das Problem ist einfach, dass viele, viele Menschen mittlerweile, also ja, wobei, anders. Ich glaube, dass wir viel Zivilcourage haben, nur die sehen wir einfach mittlerweile nicht mehr, weil das komplett untergeht anscheinend. Irgendwie geht das komplett unter und wird überschattet. Aber was versteht man unter Zivilcourage? Man muss immer die Situation einschätzen. Also wenn du jetzt da siehst, dass da dass irgendeiner von mehreren Leuten zusammengetrümmt wird und vielleicht einer von den Leuten, die drauf trümmen, noch ein Messer hat, dann würde ich eher, ich würde nicht weglaufen, keine Frage. Ich würde aber nicht dazwischen gehen, wenn ich genau weiß, mein eigenes Leben ist in Gefahr. Ich würde dann aber sofort die Polizei rufen, dann tust du ja auch schon was Gutes. Und viele regen sich auf, ja, der stand daneben und hat nur die Polizei gerufen, warum hat er nicht eingegriffen? Man muss immer an seinen eigenen Arsch denken, auf Deutsch gesagt. Man kann nicht in einer Sache zwischengehen, wo einer von mehreren Leuten vertrümmt wird und wo noch Waffen mit im Spiel sind. Man muss aber auf jeden Fall helfen. Man darf nicht wegschauen und auch nicht einfach weitergehen. Richtig. Und ich denke, dass viele, viele Menschen, viele Menschen da genau ähnlich handeln und agieren. Natürlich gibt es immer wieder irgendwelche bekloppten Arschlöcher, die dann trotzdem Menschen angreifen, wo niemand dazwischen geht. Das sind dann genauso bekloppte Arschlöcher, die dann einfach nur zugucken und gar nichts tun. Dazwischen gehen heißt ja nicht, ich opfer mein Leben, damit, das heißt es ja nicht automatisch. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Hilfe. Manchmal reicht es einfach auch, diejenigen dann anzuschreien aus einer relativ sicheren Entfernung oder aufmerksam zu machen, dass da was passiert. Da gibt es bestimmte Tricks oder das Handy rausholen und so tun, als wenn man das Ganze mit aufzeichnet. Dann kriegen schon die Täter meistens Angst, weil sie Angst haben, im Internet zu landen oder dass du halt mit dem Videomaterial zur Polizei gehst. Das hilft meistens auch schon. Es gibt aber auch dreiste Leute, wenn die sehen, dass du ein Handy rausholst, dass sie auf dich zukommen und das Handy dir abluchsen wollen und dir vielleicht auch noch einen auf den Mütze geben. Deswegen, man muss immer da auf sich auch selbst aufpassen. Man sollte es mit der Zivilcourage nicht übertreiben und direkt reingehen. Was man aber auf jeden Fall machen sollte, wenn man das sieht, dass da so ein größeres Handgemenge ist, immer sofort die Polizei rufen. Also dafür gibt es ja die Polizei auch. Auch wenn die Polizei viel schlechte Sachen macht, wir haben die Polizei und die macht ja auch gute Sachen. Jo. Gehen wir einmal kurz weg von der Nazi von der Nazi-Zivilcourage Diskussion und gehen vielleicht nochmal auf die den Datensatz, der da jetzt halt rausgefriemelt wurde, der jetzt da ist. Weiß jemand irgendwie etwas Genaueres, wie die Daten zustande kamen? Weiß das irgendwer von euch beiden rein zufällig? Ja, das sind halt verschiedene Leaks gewesen. Das sind halt Daten, teilweise sind die halt durch irgendwelche Hacks erbeutet worden, aber durch verschiedene. Ja, der die wurden auch dann zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht und werden jetzt auf Nazi-Leaks zusammengetragen. Ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Bei den meisten handelt es sich um ganz gewöhnliche Datenbankeinbrüche, so wie man es halt kennt. Also da steckt nie immer das hinter, was jetzt der Otto-Normalverbraucher denkt, oh Gott, die sind an Daten gekommen. Die Betreiber, also dem die Daten abgeluxt worden sind, sind in dem Fall leider auch selbst schuld, weil Sicherheitslücken gibt es halt immer, weil Menschen programmieren und Menschen machen Fehler. Aber ja, ich sag mal so, wenn jetzt die Operation Blitzkrieg, also Anonymous bestimmte Sachen, wie zum Beispiel das von Blood and Honor, nicht geleakt hätte, dann hätten es irgendwelche anderen gemacht. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Wir könnten ja auch einfach mal die Leute, die das machen, einladen und fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Ich glaube, dass das könnten wir, ja, also die Einladung steht, aber ich glaube nicht, dass die kommen. Das kann ich mir an der Stelle gerade nicht vorstellen. Weil ich glaube, für die geht das schon heiß brisant her, oder? Also ich glaube nicht, dass die ihre Stimme... Ja, ich glaube nicht. Ja, wenn, dann wahrscheinlich mit Stimmenverzerrer. Ich wollte gerade sagen, da gibt es auch technische Möglichkeiten. Ja, aber einen Stimmenverzerrer möchte ich ehrlich gesagt den Hörern nicht zumuten, weil sich das, glaube ich, grausam anhört, oder? Ja, außerdem, wir machen ja einen seriösen Podcast. Also wir wollen ja jetzt nicht auf die Schiene laufen, dass hier irgendwelche Leute mit Stimmenverzerrer reinkommen. Entweder traut man sich oder man schreibt halt so ein Statement, was wir vorlesen können. Das würde vielleicht Das wäre nicht schlecht. Das wäre cool, wenn wir da ein Statement so als, also exklusiv für die Datensuppe ein Statement bekommen könnten, was natürlich auch vielleicht für Gulli ganz interessant wäre, oder? Ja, aber ich möchte da nicht zweigleisig fahren. Also entweder ich behandle das dann halt hier oder bei Gulli, ich weiß nicht. Man muss das ja schon ein bisschen trennen. Okay. Okay. Ich dachte, da könnte man vielleicht irgendwie so ein bisschen da so... Ja, ich schau mal. Vielleicht bietet sich's an. Wenn das irgendwie relativ so sauber machbar ist, dann werde ich es auch tun. Also das wäre geil, wenn da... Gulli natürlich auch. Wenn da irgendwer ganz nah dran ist und irgendjemand sich dazu bereit erklären würde, ja, wir finden bestimmt irgendwo einen, der da mit bei war oder was dazu. Wie gesagt, der offizielle Twitter-Account, der hat mir leider nicht zurückgeschrieben bis jetzt. Ich glaube, das ist auch ein Bot oder so. Ich glaube, das ist, glaube ich, echt nur ein Bot. Aber mal gucken. Vielleicht finden wir da was. Ja. Was hatte ich noch als Aufreger? Ich hatte noch einen Aufreger. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Dann kannst du dich ja so sehr aufgeregt auch nicht haben. Doch, ich habe es aber wieder vergessen. Ich lese gerade übrigens was Lustiges im Internet, und zwar alter Media-Nazis rufen zum Verstümmeln politischer Gegner auf, unter anderem Anonymous-Mitglieder, auch nicht schlecht. Tja. Irgendwas war. Ach ja. Der, es wurde doch angekündigt, dass jetzt heute hier der, oder gestern sollte es ja sein, der absolute Mega-Super-Hack kommen soll. Und aber es kam ja jetzt nichts. Also es geht ja zurück hier auf den Stratfor-Tag, aber da war nichts. Wie meinst du das jetzt? Ja, die haben doch angekündigt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass zum Jahreswechsel der absolute Mega-Hack jetzt noch kommen soll. Im Rahmen von Lals Xmas, ja, die Ankündigung habe ich auch Ach gelesen. so, ja, Ja. ich hab den Übergang gerade ein bisschen verpasst. Ich dachte, du redest immer noch über Operation Blitzkrieg. Nee, nee, es Nee, geht nee, um nee. Lals Nee, nee, Xmas. nee, nee. Ich bin Okay, jetzt schon ja. bei Lloyd's Christmas. Es könnte sein, dass da noch was kommt. Man muss halt immer, oder man sollte ein paar Tage warten. Bei Weihnachten ging es halt ziemlich pünktlich. Unter anderem wurden auch Daten von der Seite specialforces.com entwendet. Das ist aber in den Medien irgendwie untergegangen. Da ging es die ganze Zeit immer nur über Stratfor. Ja, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das war eben diese besagte Firma, die halt Militär- und Polizeiausrüstung verkauft. Ja, aber ich halte nicht viel davon, weil es wurden jetzt vor ein paar Tagen wurden auch Kreditkarteninformationen von deutschen Bürgern freigelegt, die ja eigentlich nichts wirklich mit der amerikanischen Sache zu tun haben, nur weil sie irgendwie sich Informationen über Stratfor im journalistischen Bereich bezogen hat, weil es waren auch deutsche Journalisten dabei, wovon man die Kreditkartennummern frei im Internet lesen konnte. Das ist aber jetzt nicht analog zur Operation Robin Hood, oder? Hat damit auch zu tun. Ah, okay. Stratford und Robin Hood ist dann also, damit wir da vielleicht für die geneigten Hörer, die jetzt noch nicht da so den Einstieg gefunden haben, die Operation Robin Hood, die schnappt sich Kreditkartendaten. Der Free Speech hat, glaube ich, gerade was Interessantes zu sagen. Ach, den Free Speech. Sekunde, ich muss kurz husten. Den Aber ehemaligen die. Anonews-Kollege. Gut, dann holen wir zu diesem Thema Den Österreicher rein. den Österreicher rein zur Aber Abwechslung nicht mal. abgeben. Der letzte Österreicher, den wir abgegeben haben, hat dann versucht, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und war das rein zufällig der, dessen Namen ich nicht nennen darf? Das war der mit dem schönen Bart. Ah ja, dann war der das. Ja, der, dessen Name nicht genannt wird, weil er wird ja ignoriert. Richtig. Wer war das Hitler. noch? Alfons. Oh nein, wer nennt sich ihm statt Jimmy Block und Zahle? Der sollte von mir, der sollte ein PB bekommen dafür. Was ist Jimmy denn jetzt Blue. hier? Wollte reingeholt werden und dann ist hier. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Gott, wie sehr ich das hasse. Einmal nur mit Profis hier arbeiten. Machst du doch mit mir jedes Mal, beschwer dich nicht. Ja, mit euch mache ich das, aber hier die Gäste. Aha, ratsch, ratsch, ratsch. Ja. Hallo. Servus. Hi, Österreicher. Ja, servus. Hast du den Nochmal. Stream gerade noch am Laufen, weil du echost ein wenig? Ich echo. Habe ich noch laufen? Echo, Nee, habe ich echo, gerade echo, zugemacht. echo, echo. Okay, alles klar, jetzt geht's. Nee, ich habe Skype bei mir nämlich nicht dauerlaufen, deswegen. Also. Also wir haben ja schon mal über Lulz Xmas geredet mit Jarkil. Das ist schon ein paar Tage her. Und ja, die Typen sind recht interessant. Also, wenn man sie genau ansieht, sind es eigentlich nur irgendwelche Kiddies, die irgendeinen Scheiß machen. Also, sorry, wenn ich das jetzt so direkt sage, aber ja, Twitter-Account ist, glaube ich, bekannt. So. Habe ich gesagt, Destructive Destructive. Securities. Ja. Ja, und die haben halt ein paar Mitglieder aus der ehemaligen Lulzsec, ja, zumindest einen, der es zugibt, dass er dabei war, und angeblich sind auch andere dabei. Und ja, jetzt letztens sind ja der Stratfor-Hack war von denen. Da gab es den Release, dann gab es den Release von den deutschen Kreditkarten. Und jetzt haben sie noch einen Bank-Release gemacht, vor 2 Tagen, glaube ich. Das waren aber nicht so viele. Und jo, jetzt geht es halt darum, was wollen die Leute hören von denen? Weil ich habe mir da alle mal ein bisschen angeschaut, vor allem die Twitter-Accounts von den Mitgliedern. Ja. Ja. Ja. Ja, also er hat schon recht. Wir können ja jetzt mal hier auf Deutsch reden. Die ganze Hacking-Kacke, die ist nicht immer so godlike, wie alle denken. Wie man ja sieht, gerade die jüngeren Leute, die interessieren sich dafür, weil die sich wahrscheinlich auch selber nicht bewusst sind, wie schnell man dafür ins Gefängnis wandern kann. Dazu gehört natürlich ein bisschen Know-how, wie man das Ganze angeht, aber letztendlich hängt es doch immer an Programmen und nach diesen Sicherheitslücken, die solche Datenbanken wie Stratfor aufweisen, das scannt man halt ein paar Tage mit irgendwelchen SQL-Injection-Programmen rum, die nach solchen Sicherheitslücken suchen, dann dringt man da ein und schon hat man seine Daten. Also um das Ganze jetzt mal aufzuschlüsseln. Technisch ist das jetzt nicht so was Besonderes. Ja. Richtig. Das ist teilweise doch eher Script-Kiddie-Niveau, wenn man sich anguckt, wie viele Sicherheitslücken auch teilweise existieren und das halt auch aktuelle Patches nicht draufgespielt werden und ja, so. Ja, und gerade die junge Generation, Entschuldigung, dass ich immer die jungen Leute so ein bisschen mit reinziehen muss, die fahren natürlich immer so auf diese Blackhead-Schiene. Yeah, ich bin in eine Datenbank eingedrungen, ich habe jetzt was geleakt, ich bin jetzt der absolute Blackhead. Also, ach, keine Ahnung, das ist, weiß ich nicht, die Leute, wenn die 18 werden, werden sie auch merken, dass man damit ordentlich viel Geld verdienen kann, wenn man nämlich die Whitehead-Schiene fährt und die Firmen darauf aufklärt, dass man halt die oder jene Sicherheitslücke gefunden hat, weil ich habe auch einen Bekannten, der das auf die Schiene macht und der verdient sich damit dumm und dämlich. Ja, das ist ja zum Beispiel sicher online, meiner Meinung nach einer von den Typen, also von den Typen, die umgestiegen sind. Von der kann durchaus sein, das ist nicht so selten, da kenne ich auch ein paar. Richtig, ja, und das ist meiner Meinung nach die richtige Schiene. Da kann man nämlich sein Hacktivismus kann man in dem Fall damit ausleben. Noch man mehr Geld verdienen. Richtig. Auf legale Weise. Ja. Richtig, legale Weise. Zweitens tut man der Firma was Gutes damit, wenn man die Firma sagt, ja, hör mal Jungs, hier ist eine Sicherheitslücke, seht mal zu, dass ihr gestoppt wird, sonst sind eure Daten bald weg, weil irgendwelche Leute kommen dann immer und klauen die Daten. Und drittens, man muss keine Angst haben, dass die Polizei irgendwo vor der Tür steht, auch wenn man VPN benutzt, weil... Ja, mach erst fertig, Entschuldigung. Ja, sicher online hatte ja auch Polizei zu Besuch. Ja. Zumindest wegen dem Mobile 2B oder wie die hieß, die Seite, da hat sicher online einen Artikel drüber geschrieben, dass da eine Sicherheitslücke ist. Die Ponys haben die dann gescannt und sind reingekommen und haben da ziemlich harte Sachen damit gemacht. Die haben ja dann auch einen Free-SMS-Sender damit gemacht, der ein paar Monate, also ich glaube fast einen Monat lief. Und da sind auch ordentliche SMS drüber rausgegangen. Also die Rechnung will ich nicht bezahlen müssen. Ja. Gut, was ich noch sagen wollte. Ihr habt einerseits natürlich recht, dass es, wenn man jetzt von diesem Blackhead auf Whitehead umsteigt, das hat einerseits natürlich die genannten Vorteile. Geld, es ist legal und in einem gewissen Sinne ist es vielleicht auch moralisch die bessere Variante, den Leuten zu helfen, die Lücken zu beheben, statt destruktiv zu sein. Aber, und das ist ein relativ großes Aber, man muss ja auch unterscheiden, finde ich, zwischen den Leuten, die einfach hacken, weil sie halt sich beweisen wollen oder for the lulz oder halt irgendwen erpressen wollen, Cybercrime, keine Ahnung was. Und denen, die das als Hacktivismus eben wirklich machen, weil sie eine politische Botschaft haben, denen kannst du nicht einfach sagen, ja, dann mach die Leute auf die Sicherheitslücken aufmerksam. Ja, ja, nein, weil das ja gar nicht deren Ziel ist. Wir reden ja schon klar, aber ich rede hier wirklich von Stratfor. Das ist meiner Meinung nach, auch wenn es halt so rübergebracht wird, das hat nicht viel mit Politik, also mit dem politischen Sinne zu tun. Doch, das denke ich schon. Wenn man sich deren Nachrichten durchliest, geht es eindeutig um Politik. Ja, ich meine, man muss ja deren Mitteln und deren Ansichten nicht billigen. Und aber eindeutig würde ich sagen, da geht es um ein politisches Motiv. Ja, aber was hat das damit zu tun, dass man jetzt, egal ob es deutsche oder ausländische Journalisten sind, dass man von denen irgendwelche Kreditkartennummern oder keine Ahnung was veröffentlicht? Wenn es jetzt von CIA, FBI und anderen Institutionen, von mir aus auch von der deutschen Regierung, Kreditkarteninformationen wären, das wäre mir eigentlich egal, weil die Leute, die haben halt die meiste Kohle, die machen auch am meisten Kacke. Man kann aber halt... Ups, jetzt ist mir das Headset runtergefallen. So, da bin ich wieder. Man kann aber halt die ganzen Journalisten oder auch, da sind ja auch Privatpersonen, die sich einfach nur über Stratfor irgendwelche Vorteile sichern wollten oder einfach nur Informationen haben wollten und haben ihre Daten angegeben. Ich finde das halt, wie soll ich sagen, also ich finde das halt immer traurig, dass man den jungen Leuten quasi immer zeigt, ja, ihr müsst hacken, was das Zeug hält und die letztendlich dann im Gefängnis landen. Also die werden quasi nur dafür instrumentalisiert, damit irgendwelche Leute dann raushauen können, ja, wir haben wieder den und den Anbieter gehackt und die kleinen Fische, die neu dabei sind und noch jung sind, die gehen im Knast. Also die besten Beispiele waren ja jetzt zuletzt von den anderen Leuten, die verhaftet worden sind, wenn man da auf das Durchschnittsalter guckt. Wenn ich da nochmal was zu sagen darf, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich sage ja nicht, dass ich diese Methode... dass man halt irgendwelche Leute vorschickt oder dass Daten sehr unkritisch veröffentlicht werden, ohne zu gucken, ob auch Unbeteiligte oder Journalisten oder Leute, die einfach nur neugierig waren, dabei sind. Ich sage ja nicht, dass ich diese Methoden gut finde, aber das ist was völlig anderes als die Motivation dieser Leute. Ja gut, über Motivation lässt sich streiten. Die anderen, die wollen halt zeigen, dass sie halt da sind, und andere machen es halt einfach nur, um cool zu sein. Ich habe auch schon genug Leute gesehen in einem gewissen Alter, die damit quasi im IRC rumprollen, was sie alle schon für Hacks gemacht haben. Und ohne Scheiß, die richtigen Hacker oder Cracker, die prollen dann nicht mit rum und die erzählen das auch niemandem, dass sie sowas drauf haben, um jetzt mal die ethische Seite ein bisschen hervorzuheben. Weil ich finde das absolut immer fair. Ich kann mir den ganzen Tag das Gesicht in der Hand klatschen, wenn da die Leute rumsitzen, ey, ich habe schon den Hack gemacht und ey, lass mal wieder GEMA hacken. Ja, ich bin in der GEMA so eingedrungen und habe schon dies und jenes gemacht. Dieses Rumprollen, das kann einem mehr Nachteile liefern, als man selber denkt. Ne? Also man muss auch immer bedenken, dass irgendwann mal Leute im IRC-Channel sitzen und das Ganze mitlesen oder auch mitloggen, und dann hat man später den Salat. Und wenn jetzt wieder Leute kommen, ja, ich nutze ja ein VPN, wenn jemand gefunden werden will, der wird auch gefunden, egal wie viel Anonymisierung man da für sich selber investiert oder keine Ahnung. Ja. Weil wir gerade drüber geredet haben, wegen dem Umsteigen, es hat vor einer Stunde ein Mitglied von Destructive Security getweetet, ich habe es gerade gepostet, I'm leaving the Black Hat World for a pit to chase some dreams, I will still check my Twitter and his email, see ya soon. Also, das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwundert. Ja gut, kann man ja weiter beobachten und noch mehr aussteigen. Ja. Und wie stehst du denn zu der Operation Blitzkrieg eigentlich, Herr Free Speech? Ja, das Problem ist, das trifft nicht ganz zu meinen Vorstellungen. Also, es ist halt so, ich bin nicht auf deren politischen Seite, also der Nazi-Seite, aber ich finde, das, was die gemacht, also was OP Blitzkrieg macht, geht mir einen Schritt zu weit. Also wenn die Seiten, die haben ja Seiten gedost, jetzt haben sie Nazi-Leaks gemacht. Und ja, das sind halt, also die Seiten DDoSen geht für mich mal gar nicht, weil du ja da schon irgendwie die Informationsfreiheit einschränkst. Und zu den Leaks muss man sagen, du weißt nicht, was der als NPD-Mitglied bzw. als Seitenmitglied dort gemacht hat, ob der sich dort informiert hat oder ob der wirklich so ein Hardcore-Nazi ist, der irgendwelche Ausländer prügelt. Also. Hm. Und wie siehst du die Aktion Robin Hood? Ich meine, das ist ja so der nächste Aufreger eigentlich dann der Woche. Dieses OP Robin Hood ist ja ist jetzt von Team Poison und in Zusammenarbeit, sie sagen es als in Zusammenarbeit mit Anonymous entstanden, und ist eigentlich nichts anderes wie Destructive Security, also wie die Lyles Xmas, wobei Lyles Xmas jetzt halt nur zeitlich begrenzt ist wegen dem Namen. OP Robin Hood wird anscheinend weiter ausgezogen, also von der Dauer. Aber man kann doch jetzt auch darüber diskutieren, wer war Robin Hood? War Robin Hood jemand Gutes, der von den Reichen genommen hat und den Arm gegeben hat? Oder war Robin Hood letztendlich doch nur ein Gangster, der... Also Geschichtsdiskussion. In Anführungsstrichen Gangster, der mit Waffengewalt halt von reichen Leuten was entwendet hat, um es dann vielleicht auch später den Arm zu geben. Kann ich dir auch sagen, Robin Hood hat wahrscheinlich gar nicht existiert. Deswegen können wir darin alle mehr oder weniger das sehen, was halt gerade unserer Interpretation entspricht. Das weiß ich selber. Der Weihnachtsmann, den gibt es auch nicht, aber man kann ja darüber reden, jemand, der nicht wirklich existiert hat, zu dem gibt es entsprechend auch keine gesicherten Forschungsergebnisse, was und wie er es gemacht hat. Ja, dementsprechend können wir alle darin das sehen, was unserer Ansicht der Welt gerade entspricht. Wenn jetzt jemand halt mehr revolutionsromantisch drauf ist, dann ist für den Robin Hood halt jemand Gutes. Und da wird er auch genug Gründe haben, das zu begründen. Und wenn jetzt jemand halt entsprechend das Ganze anders sieht, dann wird er das auch begründen können, weil in diese fiktiven Figuren jeder das reindenken kann, was halt gerade irgendwie in sein Weltbild passt. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, Robin Hood war jetzt der, der dem König Geld gestohlen hat und es denen, die er ausgeraubt hat, zurückgibt, war es vielleicht gerecht. Aber wenn wir das jetzt auf die heutige Welt umwerfen und jetzt uns das anschauen, dass da Kreditkarten geleakt werden als OP Robin Hood, dann geht man her und schaut sich mal die Leute an, von denen die Kreditkarten geleakt wurden. Und da sind halt nicht nur Leute dabei, die andere ausbeuten. Da sind auch Unschuldige dabei, die sich das mit harter Arbeit verdient haben. Moment. Über die Operation geredet, sondern es sollte ja erstmal halt um diese Geschichte gehen. Moment. Wir haben doch vor, ich glaube, zwei oder drei Folgen bei der Robin Hood. Da hat Annika was ganz Entscheidendes gesagt gehabt. Und zwar sagte sie im Sinngemäßen, dass Robin Hood ja auch nicht ins nächste Dorf geritten ist, den Bauern da alles weggenommen hat und gesagt hat, hier, der König gibt euch das schon wieder. Ja. Weil das ist ja gerade die Robin Hood. Genauso läuft das ja gerade. Das hat mit Robin Hood, ob sie jetzt, ob sie jetzt gab oder nicht. Ich finde diese Operation auch sehr, sehr problematisch. Ja, kann absolut. Ich das eigentlich gar nicht befürworten. Ja, deswegen wollte ich ja ansprechen, wie man das mit dem Namen Robin Hood rechtfertigen kann. Das war eigentlich so mein Anliegen, aber ich konnte ja leider gerade nicht ausreden. Jetzt darfst du, Jackel. Gib alles. Nein, ihr habt das ja gerade schon gesagt mit dem Einreiten bei den Bauern. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Aber das habt ihr jetzt schon wunderbar erklärt und von daher ist das Anliegen, was ich eigentlich hatte, ja, schon gelöst. Weil ich sehe diese Operation natürlich auch kritisch. Also deswegen wollte ich ja fragen, wie man das mit dem Namen Robin Hood rechtfertigen kann. Wie ihr das jetzt seht, war Robin Hood für euch jemand, der wirklich gut agiert hat, oder war Robin Hood jemand, der einfach nur geklaut hat? Also so auf die Sache wollte ich hinaus. Nö, hat er ja nicht. Also wenn er existiert hat, dann hat er der Überlieferung nach, wobei ich jetzt gerade hier jemand angetwittert habe, der das mit Sicherheit weiß, ob es Robin Hood gab oder nicht. Aber wenn es ihn gegeben hat, weißt du es 100%, dass es Robin Hood nicht gab? Sagen wir so, Geschichte ist natürlich keine ganz exakte Wissenschaft, weil du immer nur nach den Quellen gehen kannst, die existieren. Aber von der Zeit, wo er angeblich gelebt haben soll, nämlich zur Zeit von Richard Löwenherz, gibt es ja schon einige Quellen und da ist absolut nichts belegt in keiner Form. Die Quellen sind alle wesentlich neuer, beziehungsweise es gibt dann auch ähnliche Legenden, wo man sagen könnte, das ist das Vorbild dafür gewesen oder so. Also die moderne Geschichtsforschung ist eigentlich relativ sicher, dass er nicht existiert hat. Wobei du natürlich wie so oft was Negatives auch nicht beweisen kannst. Nicht letztendlich. Okay. Aber der Stand des Wissens ist, dass er nicht existiert hat. Okay, gut. Also wenn er nicht existiert hat, dann würde ich jetzt... Alter, wer tippt da? Ich nicht diesmal. Ich auch nicht. Ich jetzt nicht mehr. Mann. Was wollte ich denn jetzt? Achso, also wenn es ihn gegeben hat, oder halt auch nicht, dann ist aber zumindest die Geschichte eine gewisse Romantik, eine gewisse verklärte Romantik dann dabei, wo er ja nichts Schlimmes oder Böses eigentlich getan hat. So, als Namensgeber für diese Ob total ungeeignet eigentlich. Jo. Naja, es zeigt halt das Selbstverständnis dieser Leute. Sehr viele Aktivisten sehen sich teilweise zu Recht und teilweise halt weniger in dieser in dieser Rolle des Robin Hood. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das tue ich auch. Das heißt ja immer, Wissen ist Macht. Und ich dagegen bin, dass Leute Macht über andere Leute haben, sorge ich dafür, dass ich das Wissen möglichst gerecht verteile, indem ich versuche, die Leute zu informieren. Also ich finde Robin Hood definitiv sehr inspirierend. Und das tun halt noch mehr Leute. Aber ja, absolut. Also wie gesagt, über das Selbstverständnis sagt es schon einiges aus, finde ich. Ja, da bin ich eher der Little John, der mit einem großen Knüppel gerne draufhaut. Ne, das war Bruder Tuck, oder? Das war Little John, der Große, oder nicht? Ich meine, Bruder Tuck war der mit dem Knüppel, aber ich bin bei Robin Hood bin ich nicht so richtig fest. Nee, Bruder Tuck war doch der Säufer, der immer mit diesem Kelch da rumgelaufen ist. Ach ja, stimmt. Stimmt. Ja, ist ja auch egal. Wie der Jimmy Blue schon gesagt hat, Robin Hood ist eine Ideologie. Das würde uns ja reichen eigentlich zum Diskussionsende über Robin Hood hin. Das stimmt. Ja. Es gibt ja auch verschiedene Versionen dieser Legende. Die sich ein bisschen unterscheiden. So wie Herkules, ne? Weg von Robin Hood hin zu... Was machen wir denn jetzt noch? Ich hätte noch kurz was zu sagen. Ich wollte noch kurz was zu Jarkils Aussage vorher was sagen. Ja, richtig, deswegen, genau. Mhm. Ja, wegen dem, den Tools, die Leute verwenden, also der selbsternannte Leader von Destructive Security, der behauptet ja irrsinnig tolle Sachen von sich, dass er so eine Zero-Day-Lücke in PayPal hat und die auf seinem iPhone nutzt und Harvey fürs iPhone geportet hat. Also, okay. Das ist ganz witzig. Also, wenn man lachen will, den, Typen sollte man unbedingt folgen, also. Sevong, Sevong Z, machen wir mal hier ein bisschen Schleichwerbung für das Skit. Ja, das ist der Typ, der damals Steam gehackt hat, also den Server, mit der er dann seine DDoS ausgeführt hat. Oder seine DOS, so. Ja, gut, okay. Ja, wie gesagt, das hat man ja bei diesen Aktionen dann öfter, dass es technisch jetzt irgendwie nichts wirklich Besonderes ist. Ja, das ist, wie gesagt, also da steckt meistens weniger hinter, als man immer denkt, aber ich will ja auch den Leuten nicht die Shows stehlen, die das halt gerne machen. Bloß man sollte sich halt gewissen Konsequenzen immer bewusst sein, gerade wenn man noch in einem jungen Alter ist, dass man sich die Zukunft doch schneller verbauen kann, als man denkt. Ne? Ja, also laut ja, gut, das tun wir vermutlich auch. Also ich bestimmt mit meinen subversiven Aussagen. Das sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt als Maßstab heranziehen. Eigentlich schon, also zwischen subversiven Aussagen und illegalen Aktionen, die man startet durch irgendwelche Hacker-Sachen, das kann man nicht wirklich vergleichen. Weil, weiß ich nicht, es gehört halt mehr dazu, als wenn man jetzt sagt, ja, ich bin jetzt 14, 15 Jahre alt, heute schieße ich eine Webseite ab oder heute dringe ich eine Datenbank ein. Mich wird schon keiner finden, weil, wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache, was ich traurig finde und dass die Leute sich damit auch die Zukunft verbauen können, weil versuch mal einen Job zu finden, wenn du richtig die Kacke am Dampfen hast und auch deine gewissen Einträge in der Polizeiakte hast oder halt... Also die Leute, die ich kenne, die wegen Datenveränderung, Computer, Sabotage und Ähnlichem vorbestraft waren, die verdienen alle das Dreifache von mir. Weil ja, sie halt diesen Weg gemacht haben, den ihr vorhin angesprochen habt und dann irgendwann Whiteheads wurden. Ja, richtig, genau deswegen. Aber deswegen sollte man sich auch schon früh genug im jungen Alter überlegen, was man in seiner Zukunft machen kann. Ich denke mal, die Leute, die du kennst, die sind auch nicht mehr 14 oder 15. Nein, das habe ich ja auch nie behauptet. Ja, und das meine ich. Ja. Ich habe gerade was sehr Schönes über Twitter bekommen, um da vielleicht den Bogen rauszubekommen. Wie? Robin Hood war ein Mensch und kein Fuchs. Mami. Versteht ihr jetzt nicht, ne? Ihr seid ja, nicht so. Schon, es gibt ja diesen Disney-Film. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe bisher nur den Film mit Kevin Costner gesehen. Ich möchte aber den neuen mit Russell Crowe auch unbedingt sehen. Liegt das an Russell Crowe oder ist das mehr, nee, weil gar der nicht. Film... Aber ich finde okay. Filme von Ridley Scott toll. Ich fand auch Gladiator gut. Außerdem finde ich das Thema total interessant. Okay. Mach mal eine kurze. Verpasst. Ich komme nicht zum Filme gucken. Ja, das könnte daran liegen, weil du entweder schreibst oder podcastest. Vermutlich, oder andere. Ja. Oder andere Sachen. Oder andere so. Sachen, genau. Oder andere Sachen. Wir machen folgendes: Vielleicht machen wir eine ganz kurze kleine Pause. Und ja, wenn Jackal noch ein Thema hat, machen wir noch Jackals noch ein Thema. Ich werde mich dann verabschieden von euch. Danke, dass ich was sagen durfte. Und jo. Ja, viel Spaß noch. Gerne. Ich höre euch weiter zu. Gerne, tschüssi. Tschüss. Schönen Abend, ciao. Danke. So. Ja, machen wir ein kurzes Päuschen und dann, oder hat Jackal kein Thema mehr, dass wir das den Schluss einleiten können? Ich weiß es ja nicht. Ist das für einen Schluss nicht ein bisschen früh? Wir haben anderthalb Stunden auf der Uhr. Ob wir was haben, worüber wir reden können. Ja, also ich habe heute kein Thema mitgebracht. Ich bin heute auch nicht so ganz fit vom Kopf her wegen dem Alkohol gestern. Aber wir können ja gerne, was mir gestern wieder aufgefallen ist, über Bluetooth-Sicherheit reden. Oh, der ist gut, Alter. Der ist gut. Weil mir ist das gestern wieder aufgefallen. Ich war gestern halt, bevor ich hier gefeiert habe, war ich halt noch ein bisschen unterwegs. Musste dann mal halt auf Bus und Bahn zurückgreifen, weil ich das Auto jemand anderen geliehen habe. Ja, und dann ist mir wieder aufgefallen, wo ich mein Bluetooth angemacht habe, dass man quasi auf jedes dritte Handy draufkommt mit viermal die Null und so weiter. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Aber wir können ja gleich nochmal drüber reden, wenn der Chat Lust hat. Ja, können wir machen. Mir ist es egal. Also ich mach mal hier einmal kurz eine kleine Pause. Bis gleich. Und bis gleich. Ciao. Ja. Reh. Reh. Es geht um Bluetooth und Bluetooth-Sicherheit dann jetzt beim Jarkel. Ja, wird jetzt aber kein spezifisches Thema, wo ich jetzt richtige Deep-Infos zu habe. Es geht einfach nur darum, dass es immer noch irgendwie gang und gäbe ist, dass Leute, die halt irgendwie neues Handy geschenkt bekommen haben, sei es jetzt Smartphone oder halt ein altbewährtes Tastenhandy, dass von dem Hersteller immer noch diese Standardpasswörter wie 4x die 0 und so weiter eingerichtet sind und dass es halt doch ziemlich leicht ist, wenn man mal unterwegs ist als Pendler, vielleicht auf jedes dritte, ja, lass mich nicht lügen, so auf jedes dritte, dass man auf jedes dritte Handy Zugriff bekommen kann über Bluetooth. Es gibt ja auch gewisse Apps, also Hack-Apps, mit denen man ein bisschen mehr als nur sich mit dem Handy verbinden kann, machen kann, zum Beispiel die Kontaktliste runterladen oder in den Memos rumsurfen, Memos knacken, weil es gibt ja auch Leute, die ihre Kreditkarteninformationen oder auch die PINs von ihrer EC-Karte auf ihrem Smartphone speichern, weil sie sich sowas nicht merken können. Was eine vierstellige Zahl sollte eigentlich kein Problem sein, wenn man nicht im Gehirn ganz abgestumpft ist. Ich will einfach nur sagen, wenn man unterwegs ist und man ist ja meistens mit dem Handy mobil im Internet, da braucht man ja kein Bluetooth für, weil man ja nicht wirklich mit irgendwelchen Leuten, mit denen man jetzt zusammen pendelt, Daten austauscht. Das macht man ja mittlerweile alles übers Internet, Clouds, Download-Links und so weiter. Einfach mal Bluetooth auf unsichtbar stellen und schon ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Also ich möchte jetzt auch keinen Namen von irgendwelchen Programmen hier nennen, um hier eine Basis zu schaffen, dass gleich jeder rumgoogelt und sich das Programm runterlädt für sein Android und so weiter. Auf jeden Fall kann man mit gewissen Bluetooth-Hack-Apps kann man lustige Sachen machen. Zum Beispiel in den Kontaktbüchern, wenn man jetzt geritzt ist und ein bisschen Geschäftsdenken hat, dann holt man sich bei der Telekom für wenig Geld diese 0900er-Nummern, schaltet sich davon 10 Stück, was nicht gerade teuer ist im Monat, und hackt dann irgendwelche Handys und kann in der Kontaktliste seine Nummern über Bluetooth einspeisen. Und mittlerweile läuft das ja so, wenn man irgendeinen Namen jetzt auswählt und den anruft, dann sieht man ja nicht wirklich, welche Nummer dahinter steht. Die wird ja bei manchen Smartphones gar nicht sofort angezeigt. Und dann verbindet man sich halt mit diesen 0900er-Nummern. Und so ist es auch eine ziemliche Mache momentan, wie viele Leute halt versuchen, Geld zu machen. Deswegen entweder Bluetooth immer ausschalten, wenn man unterwegs ist, oder halt einfach auf unsichtbar machen oder nicht das Standardpasswort verwenden. Na, das Allergeilste ist ja, es gibt ja diese bei DM sind die diese Foto-Ausdruckmaschinen, diese Kästen. Ja? Und da kann man per Bluetooth seine Bilder drauf schicken, dass die ausgedruckt werden. So. Ja, richtig, ja. Das heißt, man macht das Bluetooth an, schickt das dann darüber und dann werden ja die Bilder da empfangen. Lustig ist natürlich, wenn man daneben steht, sein Bluetooth auch anmacht, dann koppeln sich die Geräte wahrscheinlich mal ganz gerne. Und mit viel Glück bekommt man die Bilder dann auch. Richtig, mit diesen gewissen Apps, die ich angesprochen habe, kann man natürlich auch bei Leuten, die mit Bluetooth sich gegenseitig Dateien schicken, kann man auch dazwischen funken, weil das ja nicht verschlüsselt ist, ne? Und kann die Daten natürlich mitsniffen oder halt mit abfangen, so als dritter Klient, der sich quasi noch mit einbindet. Es gab jetzt auch schon Fälle, es gibt ja diese Freisprechanlagen in Autos, wo sich das Handy mit Bluetooth verbindet. Das Auto hat dann quasi im Cache, also in Anführungsstrichen im Cache, die Telefonliste, wenn man die jetzt nicht in der Freisprechanlage speichert, und dann kann man ja sprachgesteuert die Nummern abrufen und man kann sogar die Bluetooth-Verbindung in den Autos mitsniffen, was natürlich bei fahrenden Autos nicht so einfach ist. Beim Stau gab es doch da sowas Geiles, oder? Ja, richtig. Das war genau das, was ich ansprechen wollte. Im Stau wurden von mehreren Handys, also Bluetooth hat ja eine gewisse Reichweite, ist ja jetzt nicht so wie Infrarot, wo man die Handys genau gegenüberlegen muss, damit es überhaupt funktioniert. Da wurden in einem Stau in Deutschland wurden halt von mehreren Handys Daten abgegriffen von einer Person, die sich mal gedacht hat, ja, ich stehe ja gerade im Stau, ich habe hier mehrere Handys, die nicht gesichert sind, und wir greifen einfach mal ein paar Daten ab, ne? Und da waren unter anderem auch Kreditkarteninformationen bei und irgendwelche Telefonlisten von Geschäftsleuten. Jop. Also Bluetooth ist wirklich einer der meiner Meinung nach beschissensten und unsichersten Standards. Mich wundert auch, dass es da noch irgendwie kein, oder gibt es da irgendwie ein neues Bluetooth, so ein Bluetooth 3 oder so? Ich benutze Bluetooth nicht, deswegen weiß ich das nicht, aber gibt es da irgendwas? Leider nicht. Deswegen, wenn man es nutzt, dann sollte man nicht irgendwo unterwegs sein. Am besten, wenn man unterwegs ist, dass man halt mit der Person, mit der man Daten austauschen möchte, mal irgendwo hingeht, wo nicht unbedingt im Umkreis von 30 Metern irgendwelche Leute sind, die da irgendwie mitsniffen könnten. Oder man lässt das Bluetooth am besten aus, wenn man unterwegs ist, gerade als Pendler, weil gerade im Zug spielen viele Leute mit dem Handy rum oder im Bus und Bahn. Und da kann es natürlich schon mal vorkommen, wenn man jetzt das 4x die 0 Standardpasswort hat, dass halt in der Hinsicht was passieren kann. Jetzt werden natürlich wieder viele Leute kommen und sagen, ja, mir ist das noch nie passiert und was sollte irgendjemand auf mein Handy, das ist doch alles privat und ich habe da keine wichtigen Sachen drauf. Ich schon. Ja, richtig, deswegen. Und wenn man keine wichtigen Daten drauf hat, man kann ja auch diese 0900-Nummer mit einspeisen und da kann sich jemand, der ein bisschen Ahnung davon hat, der kann sich an dir dumm und dämlich verdienen. Du versuchst halt die ganze Zeit, irgendwelche Leute aus deiner Liste zu erreichen und wunderst dich, dass du bei irgendwelchen Hotlines rauskommst, die ja teilweise schon bei der Ansage ziemlich viel Geld kosten können. Was ist eigentlich mit Tastaturen, wenn die über Bluetooth verbunden sind? Kann man die Tastaturanschläge mit sniffen? Wahrscheinlich, oder? Es gibt auch Keylogger für Handys, ja. Ja. Ich kenne das hier bei Android-Handys oder iPhones weiß ich das nicht, aber bei den Java-Handys, die halt vor der Android-Generation zum Beispiel waren, da ging das. Da konnte man mit JavaScript konnte man ziemlich fiese Sachen mit den Handys scripten. Ja, ich meinte aber jetzt so Bluetooth-normale Tastaturen am Rechner. Ach so, meinst du das? Könnte auch funktionieren, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber, müsste, oder? Also ich würde jetzt mal behaupten, das geht. Man sollte immer nach dem. Das wurde mal gemacht. Die kabellosen Tastaturen kannst du mitlesen. Ja, aber komplett sollte, auch, oder? Also normalerweise müssten die doch bei mir dann mittippen. Man sollte immer nach dem Motto leben, everything is hackable. Oh. Aber das ist ja offensichtlich. Bei den Tastaturen ist es gemacht worden. Die Übertragung ist wohl verschlüsselt, aber es gab Fälle, in denen die Verschlüsselung geknackt wurde. Ist aber nicht so ganz trivial, also das Risiko ist nicht wirklich groß. Okay. Der Chat hat was Schönes geschrieben. Cool ist, wenn man Festplattenverschlüsselung benutzt und ein Bluetooth-Keyboard zur Passworteingabe benutzt. Ja, das ist richtig. Das ist cool. Das ist eine geile Kombo, das stimmt eigentlich. Süß. Ja, deswegen, ich hatte noch nie irgendwelche Hardware, die irgendwie funkgesteuert oder Bluetooth gesteuert war. Immer alles schön mit Kabel. Ja, das ist auch... Mein Handy kann sowas gar nicht. Mein Handy kann... Hat dein Handy Bluetooth? Nein, natürlich nicht. Das hat nichts SMS. Telefon, irgendwie 30 SMS und 100 Telefonbuchspeicher, ein Wecker, von dem ich meistens nicht wach werde, weil das Ding insgesamt zu leise ist. Also eigentlich alles, was man so für den normalen Gebrauch braucht. Und das ist super flach, hat nach 3 Jahren noch eine super tolle Akkulaufzeit und es ist absolut nicht kaputt zu kriegen. Ist das ein Nokia? Ja. Also nö oder? Nein, ist es nicht. Das ist ein Motorola. Ein C123? Nein, ein F3. Ich war nah dran. Übrigens, wer noch die alte Maus von Logitech kennt, MX-1000, die ja halt, was eine Funkmaus ist, da kann man in Babyphones, wenn jetzt zum Beispiel der Nachbar ein Babyphone benutzt, kann man damit üble Geräusche verursachen bei dem Nachbarn. Aber nur auf einer bestimmten Frequenz, das geht mit dieser Maus. Ich habe das selber ausprobiert. Geil, ich trolle jetzt meine Nachbarn hier. Ich habe sogar noch eine MX-1000-Maus, aber die funktioniert leider nicht mehr. Ich kaufe mir 100 Stück und positioniere die alle um seine Wohnungstür rum. Du wieder. Es gab ja mal so einen Aluhut, der hat seinen Nachbarn beschuldigt, der hätte ihn mit Strahlen aus einer umgebauten Mikrowelle beschossen und hat tatsächlich dann die ganze Wohnung mit Alufolie ausgekleidet. Oh ja, sich das habe ich auch gesehen. Ja, das verstehe ich. Der hatte auch so ein Bett mit so einem übelsten Gitter drum und hat das mit Alu ausgelegt. Also halt, der hat so ein Gitter um sein Bett gebaut und hat komplett Alufolie da drum gemacht. Das ist dann das Himmelbett der, Alubett. Das Alubett. Ein Bett voller Alu. Jo. Ja, euer Hut sitzt noch? Natürlich. Cool. Ob es davon Videos gibt, einfach mal, ich weiß nicht, ob es die noch bei YouTube gibt, das ist auch schon ein paar Jahre her, wo das kam. Ich weiß auch nicht mehr, auf welchem Sender diese Reportage kam. Einfach mal nach Strahlenbelastung oder irgendwie sowas googeln. Da ging es irgendwie auch um Magnetstrahlen oder Mikrowellenstrahlen. Diese Dokumentation müsste es, glaube ich, noch geben. Oh, der Chat muss mir sagen, wie dieser Film heißt, den suche ich schon so lange. Mit dem Babyphone, wo gesagt wird, schauen Sie nach dem Baby. Wie hieß der Film nochmal? Das klingt gruselig. Ja, der ist total gruselig. Das war bei Otto, weiß ich, aber da gibt es einen Film als Referenz. Wie heißt der denn nochmal? Ah, den habe ich schon so lange gesucht und es ist nicht Joey. Scheiße, nicht Otto, Alter. Der Film. Ja, Otto, der Film, da kommt das drin vor und da persifliert er das. Ja, Kevin Allein zu Hause, genau, da war's. Ich werde es nie rausfinden, wie dieser Film ist, der war so toll. Also wenn das irgendeiner von den geneigten Podcast-Download-Hörern hört, der gerade nicht live mithört oder so, der möge mir bitte sagen, wie dieser Film heißt. Wir haben doch Google, oder nicht? Hier, warte mal. Ja, es haut nicht hin. Ich habe alles schon gemacht. Wenn du Schauen Sie nach dem Baby bei Google eingibst, dann mach mal, das ist super. Kriegst du vermutlich Werbung für diese Babyfone oder so. Ja. Auch. Ja, stimmt. Hier kommt immer nur Otto, Otto, Otto. Ja. Ach, Die ersten drei Seiten von Google sind mit Otto. Ja gut, okay, ich weiß, was du meinst. Free Speech hat ja auch gerade irgendwas geschrieben, aber ja, ich weiß nicht, ob es gut ist. Den Otto-Film hat er reingelegt. Ja, es war Heiße Seefahrer Teil 7 auf hoher See. Ja. Das klingt abartig. Ja, wenn der Postbote zweimal kommt, ne? Das war auch nicht schlecht. Das wäre ja was fürs Porno-Bingo dann. Geil. Oder für den Porncast. Ja, Porno-Bingo ist ja, du gehst in die Videothek und gehst in die entsprechende Erwachsenenfilmabteilung und dann musst du ganz unten dir gegenseitig die Titel vorlesen. Und wer halt als letzter lacht, hat gewonnen. Ich sage nur Amateurs from Russia, habe ich da nicht letztes Mal im Podcast drüber geredet? Oder haben wir das untereinander geredet mit Why We Fight? Stimmt, im Podcast habe ich nicht darüber geredet, ich lasse es auch lieber. Porns from Russia. Ja, Amateurs from Russia, das mit dem Topf und so weiter, was ich dir erzählt habe. Das klingt abartig. Nee, ich will auch nicht weiter drauf eingehen, das haben wir gleich im Kotzkast. Warum liegt hier Stroh rum? Warum habt ihr eine Maske auf? So, ich glaube, wir schließen, oder? Weiß nicht, kommt drauf an, ob wir noch Themen haben. Ich glaube nicht. Aber nur für heute, ne? Nicht für immer. Nicht falsch verstehen. Für heute muss das reichen. Ich bin auch ein bisschen durch. Ich habe ja gerade noch Frag Rio vorhin gesendet. Das ist ein bisschen viel. Und wenn das Rigoros nicht aufhört, mich hier anzuterrorisieren, ja, ich habe es gesehen. Das Grauen kommt um 10, aber ich glaube, das ist der nicht. Ich glaube, das ist nicht der Film. Das Grauen kommt um 10. Nee, ich meine nicht. Oh, das ist aber wirklich das Grauen. Und das kommt nicht nur um 10, das kommt schon die ganze Zeit hier. Beste Horrorfilme 1979. Nee, ich meine, das ist der nicht. Ist ja ein richtiger Vintage-Klassiker. Ja, aber... Ja, der Begriff Morgengrauen kommt aber von der Vorliebe der Polizei, einen um 4 bis 6 Uhr morgens zu durchsuchen. Meint zumindest Udo Vetter und der muss es wissen. Das kann ich nicht verifizieren, aber es könnte gut sein. Ja, wir könnten ja, ach ja, das habe ich ja schon letztes Mal mir gewünscht, aber dass wir Udo Vetter zum Podcast einladen, ja, die Idee finde ich auch total gut. Die Frage irgendwann ist, würde er das machen? Irgendwann schaffen wir das, irgendwann. Ich glaube, ich fahre nach Düsseldorf, ist richtig, weil? Jo. Ja, da ist die Kanzlei. Ich glaube, da besuche ich ihn mal als Fanboy und dann frage ich ihn. Als Fanboy? Ja, ich Fanboy dann ein bisschen rum einfach. Irgendwie sowas. Ich guck mal, was. Besser als wenn du rumhitlerst. Ja, das mache ich dann, während wir im Podcast sind. Einfach so zwischendurch, immer so ein Hitler-Tourette. Free Speech meint, wir sollten sich ja online einladen. Schlechteste Idee auch nicht. Ja, und ich habe ja auch noch einen Gast, mit dem ich mich letztens noch unterhalten habe. Das ist einmal der Docs Para, beziehungsweise Paradox. Der ist IT-Spezialist in Sachen Online-Sicherheit und den würde ich gerne auch noch mal als Gast irgendwann mit dabei holen. Ja, auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall nett. Das ist der Stefan mit dem iPad, der letztes Mal bei dir mit drin war. Und ja, der hat auf jeden Fall viel Ahnung. Der Stefan mit dem iPad, Alter? Ja, wo du das erste Mal Frank Rio gemacht hast. Da kam auch der Stefan über ein iPad rein, der in der Küche saß. Nein, das war ein iMac. Ein iMac, ja. Und da habe ich nur gefragt, warum sein iMac in der Küche steht. Genau, und der war das. Und mit dem habe ich mich ja dann danach noch ein paar Stunden unterhalten. Und der ist ganz nett. Und ich habe ihm gesagt, ja, wir holen dich irgendwann mal als Gast rein. Er soll sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit bereithalten. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle bei allen Hörern und weiblichen Zuhörern. Genau. Bedanke mich bei dem Chat, der auch wieder heute seinem Namen aller Ehre gemacht hat. Und bedanke mich bei der Annika, die trotz kurz vorm Hingerafft sein. Na, jetzt übertreib mal nicht. Nee, ich rechne das schon hoch an. Hier wird kein Krankenschein eingereicht. Hier wird komplett durchgezogen. Ja, also so ja. Vom Gemütszustand her hätte ich heute eigentlich auch einen Krankenschein eingereicht. Aber beim Podcasten geht's noch. Aber wenn es um die echte Arbeit geht, dann egal. Dann bedanke ich mich beim Jarkil, der trotz massiven Gezeche ins neue Jahr trotzdem hier war. Und kein Problem. An den Free Speech auch, der uns dann da noch einmal ein wenig hier geskyped in hat. Unterstützt hat. Und unterstützt hat, genau. Das Wort fiel mir nicht mehr ein. Ich habe mittlerweile jetzt die totale Wortfindungsstörung irgendwie. mal weniger das iPhone nutzen. Ja, ich glaube, das, also das Ding, also das war, den muss ich nochmal so bringen, der war richtig gut. Ich hatte gestern mit der T-Mobile super Netz gehabt, ne? Ist auch nichts passiert und war auch alles total gut und hatte auch keine nennenswerten Probleme. Aber das Ding hat gefeuert. Meine Fresse, ich bin ja so, UMTS benutze ich ja kaum. Ey, das ging gar nicht. In jeder Reichweite von Boxen hat das wirklich alles gegeben. Aber ich habe echt gedacht, boah, scheiße, wenn du jetzt damit telefonierst, das Ding röntgt dir die Birne einmal komplett durch oder so. Das war wirklich heftig. Das war richtig heftig gewesen. Und heute ist es nicht mehr. Also haben die wahrscheinlich bei der T-Mobile gestern einmal alles gegeben, damit das Netz stabil läuft. Ja, was man von das würde ja Sinn machen. Was weil du hast ja Silvester kann. Immer das Netz zusammengebrochen. Ja klar, nur das könnt ihr eigentlich nicht bringen. Also das ist. Ja, die Grenzwerte sind eigentlich in Deutschland sehr streng. Deshalb sind ja alte Handys eigentlich besser als neue, weil die Grenzwerte da noch nicht so streng waren und die dann mehr strahlen und dementsprechend eine bessere Sendeleistung haben. Man kann sich übrigens bei der Telekom, um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen, kann man sich übrigens kostenlos über das ganze Strahlenzeugs kostenlos informieren bei den Beratern. Die sind darauf auch geschult. Oh, geil. Und können dir sogar Antworten geben, wie das mit der Strahlung aussieht und ob das gefährlich ist, ob man jetzt Handys in Babynähe hat und so weiter. Oh, geil. Kennt ihr übrigens das Zitat mit dem Mobilfunkmast von German Bash? Nein. Da gab es halt so einen Fall, da hat die Telekom in so einem Dorf einen Mobilfunkmast gebaut. Und sofort haben die Leute halt angefangen, sich darüber zu beschweren. Sie könnten nicht mehr pennen und hätten Kopfschmerzen und die Kinder würden schlecht in der Schule und so. Und irgendwann kam dann das Schreiben von der Telekom zurück. Das ist schon krass mit dieser Strahlung und so. Wie schlimm wird das erst, wenn wir das Ding dann noch anschalten? Okay. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich rufe morgen mal bei der Hotline an. Und vielleicht, 2202. Und vielleicht schneide ich das dann auch mit. Ich frage da mal einfach, weil die fragen mich ja auch immer, ob die mitschneiden dürfen. Dann sage ich, ob ich auch mitschneiden darf. Ja, dann fragst du auch mal am Ende, ob die mit dir äußerst zufrieden gewesen sind. Genau, weil ich werde denen dann die besten Fragen wahrscheinlich stellen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich. Wenn ich morgen Zeit habe, dann trolle ich mal ein bisschen die Telekom-Hotline oder so. Das ist eine gute Idee. Ja, und an die Zuhörer, wer bei der Telekom ist und ein paar Tipps haben will, also ich arbeite jetzt nicht mehr bei der Telekom, deswegen kann ich das hier auch so rausposaunen. Wer ein paar Tipps haben will, um an Gutschriften zu kommen, wenn ihr mal ein Problem mit dem Netz habt oder so weiter, weil das ist ja mal ziemlich schwierig, sich mit dem Berater auseinanderzusetzen, der kann mich persönlich anschreiben. Also ich kenne da wirklich gute Tricks, wo ihr dann wirklich auch das Geld zurückbekommt, was ihr quasi durch irgendwelche Netzstörungen oder andere Schwierigkeiten durch das Telekom-Netz oder halt durch die Technik verloren habt oder halt was euch flöten gegangen ist. So, jetzt haben wir's. Ja, dann würde ich sagen wir Tschüss, oder? Ja, dann noch einen schönen Abend und danke an alle Zuhörer. Tschüss. Tschüss.